Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Ja, dann können wir loslegen, oder? Ich würde sagen, ja. Möchtest du leiten? Ich? Na gut, wenn es sein muss, kann ich Fitz hatte gesagt, er möchte heute nicht, wegen Stimme schonen und so. Ah, okay, Gesangsstimme. Verstehe. Und ich muss noch ein bisschen was rumschreiben, darum fände ich das ganz gut, wenn sich ansonsten keiner anbietet, natürlich. Ralf, vielleicht? Nee, ich rede heute lieber nicht viel. Okay, ja gut, dann begrüße ich alle ganz herzlich zur Vorstandssitzung des Landesverbands Nordrhein-Westfalen am 6.12.2012. Es ist 20.42 Uhr und ich eröffne die Sitzung. Anwesend ist Sven, Alexander, Jörg, Ralf und Steffi. Carsten und Chrissy lassen sich entschuldigen und Daniel kommt später. Ich stelle damit die Beschlussfähigkeit fest und jetzt zum Protokoll der letzten Sitzung. Diese war sehr kurz, da der Vorstand leider nur teilweise beschlussfähig war. Gibt es Anmerkungen zu diesem Protokoll? Die scheint es nicht zu geben. Dann ist die Frage, ob dieses Protokoll angenommen werden soll. Wer das nicht kann, möge sich jetzt bitte bei mir melden. Ich enthalte mich, weil ich nicht anwesend war. Ich möchte mich ausnahmsweise auch enthalten, weil ich nicht anwesend war und es auch nicht lesen konnte, aus Zeitgründen. Okay, daher entnehme ich, dass Fitz, Alex und Jörg dem zustimmen. Damit ist dieses Protokoll angenommen. Okay, wir sollten uns aber darauf einigen, wer jetzt protokolliert. Ja, in der Tat. Gut. Ich halte mich zurück. Die Berichte des Landesvorstands liegen, soweit sie schon verfasst worden sind, vor und soweit die Leute hier anwesend sind. Zu den Statistiken. Wir haben aktuell 4043 Mitglieder. Das sind dann wahrscheinlich die stimmberechtigten Mitglieder. Ja. Okay, weil ansonsten die anderen Mitglieder sind ja wesentlich mehr, glaube ich. Wäre auch vielleicht ganz gut, wenn wir beide Zahlen hinschreiben, weil auf der Aufstellungsversammlung sind ja dann auch die höhere Anzahl Mitglieder halt stimmberechtigt. Die Kontobestände werden gerade eingetragen. Da kann jeder diesen Bestand dann aus dem Protokoll entnehmen. Kommen wir zunächst zur Wiedervorlage von Sachen, die bei der letzten Sitzung nicht behandelt worden sind oder mit dem Vermerk auf vertagt behandelt wurden. Da kommen wir zum einen auf einen Antrag Bewerbung zum Tag der politischen Arbeit 2013-1 im Regierungsbezirk Düsseldorf. Es wird hier ein Angebot gemacht für Düsseldorf. Das soll 100 €, nee, Moment, 100 € kosten, ist das richtig? Nee. Also ich sehe Gesamtkosten von 804 €. Genau, und 100 könnte es sich erhöhen. Genau. So, ja, ist jemand nochmal aus Düsseldorf vielleicht hier und möchte das vorstellen? Dann hi, guten Wochenende. Abend. Ich bin aber auch nicht die Einzige. Mögen vielleicht Nixus und Gagarianer auch hochkommen? Dann musst du das, glaube ich, ganz alleine durchstehen und vielleicht kannst du noch mal ganz kurz umreißen, wie das Ganze aussieht. Bin ich feige? Nein. Auch nicht. Nein. Hallo. Ja, die Wiki-Seite liegt vor, nehme ich mal an. Also nur ganz kurz zu den Kosten. Es sind 804 Kosten ganz unten. Ich habe diese Bewerbung mit der AG Events besprochen und da ist das mit diesen 100 € zustande gekommen. Ich hatte eigentlich erst unter sonstigen Kosten 40 €, und man hat dann gesagt, nee, mach mal lieber noch ein bisschen mehr, was immer da auch noch kommen könnte. Also insgesamt werden es 804 € nach unseren Berechnungen. Ja, was soll ich euch erzählen? Wir waren mit 5 Leuten in diesem Geschwister-Scholl-Gymnasium. Das Ganze läuft, also diese Anfrage läuft über das Schulverwaltungsamt in Düsseldorf. Die hatten uns diese Schule vorgeschlagen. Ich nehme mal an, der Vertrag liegt noch bei euch oder der ist in der Post verschwunden. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wir haben uns das angesehen. Es sieht alles super aus, weil wir eben neben diesen Räumlichkeiten der Klassenzimmer und einer sehr großen Aula, die sich eben auch sehr gut als Plenum eignet, auch noch sehr viel an Flur haben, riesengroße Flurbereich. Wir können den Außenbereich nutzen. Wir können da den Grill von der AG Schnittchen einsetzen. Und also hier Gagayana und Nixus waren ja auch beide mit. Also uns hat das da sehr gut gefallen. Vor allen Dingen hat mir persönlich auch gefallen, wie freundlich wir da aufgenommen worden sind. Und die Schule macht sowas auch nicht zum ersten Mal. Die hatten also auch schon häufiger politische Veranstaltungen da vor Ort. Genau, eine kleine Ergänzung, die, soweit ich es als Nichtbehinderter beurteilen kann, ist das, was wir nutzen würden, relativ oder vorbildlich barrierefrei. Also es gibt Rampen, Aufzüge und auch eine Behindertentoilette. Ich weiß jetzt nicht, was noch fehlen könnte. Da müsste man was hinzufügen. Aber es ist als Behinderten eine Technik in der Aula, die zumindest Saalmikro und Bühnenmikro zur Verfügung stellt. Also die Randbedingungen der Aula, denke ich, sind sehr gut. Die Klassenräume sind ganz schlichte, normale Standardklassenräume, wie man sie von vor, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren kennen könnte. Heute haben sie sich wahrscheinlich auch nicht geändert. Beamer müssten wir allerdings, so sie in den Arbeitsräumen genutzt werden sollten, selber mitbringen. Die gibt es da nicht. Die soll es irgendwann mal in der ferneren Zukunft geben, aber derzeit nicht. Ihr habt mit 150 Personen kalkuliert. Ist das ganz scharf kalkuliert oder wäre auch möglich, dass eventuell 180 oder so daran teilnehmen können? Ist bestimmt möglich. Bei wie viel Klassen? Also die Aula gibt das alle Male her. Da passen bestimmt 400 Leute rein in den Plenumsraum. Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, wir haben 4 Klassenräume. Nee, wir haben 6. 6. Okay, 6. Genau, die sind also mit einer Bestuhlung für 30, 32. Also das würde auch noch mit 180 Leuten passen. Das sollte kein Problem sein. Zumal ja meist auch einige sich dann auf dem Gang oder in der Aula oder sonst wo aufhalten. Also 180 wäre sicherlich eine Obergrenze, die unproblematisch wäre. Wir haben vor allen Dingen auch in diesem, wie ich gerade sagte, tierisch breiten Flur die Möglichkeit, mit Trennwänden auch nochmal so kleinere entweder Ruheräume oder Eckchen zu schaffen, wo man nochmal einen Tisch mit 6 Stühlen hinstellen kann, wo also auch nochmal ganz kleinere Grüppchen sich zusammenrotten könnten. Hört sich gut an. Wie schaut es aus? Ist da ein Hausmeister vor Ort, den wir im Zweifel, also lass mal einen Stromausfall, Wasserrohrbruch oder irgendwas passieren, dass wir da jemanden brauchen? Ist der Hausmeister wohnt im Haus, also der hat eine Hausmeisterwohnung in dieser Schule und wird sicherlich auch anwesend sein. Okay. Ja, und der war auch sehr kooperativ, was die Zeiten anging. Er sagte, das ist mir schon klar, das kennen wir schon von Veranstaltungen, dass das dann auch mal länger dauert mit dem Abbau oder so, ist alles kein Thema. Wie sieht's aus mit Parkmöglichkeiten? Es gibt einen Parkplatz vor der Schule. Ich habe jetzt nicht die Parkplätze gezählt. Der ist vermutlich ausreichend. Ansonsten gibt es wahrscheinlich gegenüber, das ist alles ein riesengroßes Schulgelände, auch noch Parkmöglichkeiten. Aber für 30 bis 40 Autos ist da wahrscheinlich Platz. Ah, da hast du noch mehr Autos Platz. Ich bin auf gegenüber zur Schule gegangen. Ha. Okay. Also auf der Straße kann man parken, hinten am Friedhof kann man parken und auf dem Schulgelände gegenüber, da ist auch ein Parkplatz. Okay, nehmen an, genau. Also da passen 100 Autos, der Friedhof ist auch noch da. Und die S-Bahn hält, da muss man eigentlich eine gute Wegbeschreibung liefern, die vom Hauptbahnhof kommende S-Bahn hält 8 Minuten Fußweg von der Schule und ist also auch öffentlich recht gut erreichbar. Ja, super. Nö, damit hat sich meine Fragen zumindest geklärt. Das ist in Ordnung. Vom Vorstand noch andere weitere Fragen? Also soweit ich feststellen kann, gibt es ja keine weiteren Bewerbungen, oder? Ja, habe ich auch sonst keine gesehen, richtig. Sehe ich genauso. Also es gab ursprünglich mal eine Anfrage aus dem Rhein-Erft-Kreis, aber da ist leider nichts nachgekommen. Das wäre Ihr Regierungsbezirk Köln, oder? Ja, das ist richtig. Vielleicht noch ergänzend, wir dürfen sogar eine Fahne aufhängen am Fahnenmast. Ist eigentlich schlecht sichtbar von der Straße, weil dann ein paar Bäume vorstehen. Aber wir dürfen das Ganze auch so kennzeichnen, dass zumindest unsere eigenen Leute gut erkennen, wo sie hin müssen. Und also ein oranges Auto vor die Tür stellen und solche Sachen sind alle zulässig. Keiner hat da Einwände, dass während wir da sind, klar sind, dass wir da sind. Das ist nicht kein Hinderungsgrund, das zeigen. Gut, Streaming hattet ihr vor, aber das Equipment selber, da habt ihr diese LTE-Router, aber sonst habt ihr jetzt da noch nichts Konkretes geplant. Also Internetanbindungen von der Schule werden wir eher nicht nutzen können, weil die natürlich ein Schulnetzwerk haben, wo sie nicht möchten, dass ihnen da irgendwelche Leute drin rumfuschen. Der Tobias Fotobix hat, wenn ich das richtig verstanden habe, gesagt, dass er vermutlich LTE-Technik zur Verfügung stellen kann über oder von seinem Arbeitgeber oder eigene. Also das sollte auch machbar sein. Okay. So, fürs Protokoll, der Daniel ist jetzt ebenfalls anwesend. Guten Abend. Gut, gibt's weitere Fragen seitens des Vorstands oder Anmerkungen aus dem Zuhörerraum? Sonst würde ich jetzt gerne zum Beschluss kommen. Ich hoffe, dass die Informationen dieser Detailtiefe auch schon in der AG-Events-Sitzung besprochen wurden und würde einfach mal fragen, was sind die Empfehlungen der AG-Events? Das hatte ich, glaube ich, in der E-Mail mitgeschrieben. Das steht im Protokoll. Müsste ich jetzt mal eben nachgucken. Also die AG-Events hat sich das angeschaut. Schade, ich hätte es gehofft, dass Helika hießen, die AG-Events würde es damit ausrichten. Bin ich nicht, also Andrea, bist du nicht selber auch Mitglied der AG-Events? Jo. So, dann hat die AG-Events doch quasi implizit ohnehin daran mitgewirkt. Ja, ich wollte das nur einmal so kurz prägnant haben, wie ich das eigentlich gerne hätte und nicht in der Detailtiefe, weil ich bin ja dafür, dass diese Details in der AG-Events besprochen werden. Dazu haben wir ja die Beauftragung. Ich hoffe, das findet da ja auch so statt, gehe ich mal von aus einfach. Und dass wir uns irgendwann diese Wiederholung hier drin ersparen können. Okay, also ich habe als fast Düsseldorfer Pirat mit anderen diese Bewerbung gemacht und danach an die AG Events geschickt. Und da wurde halt eben genau geguckt und da sind ja auch noch ein paar Änderungen erfolgt. Das hatte ich ja auch alles in der E-Mail geschrieben. Gut, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung, da keine weiteren Fragen kommen. Wer ist für diesen Antrag? Dafür. Dafür. Daniel, Jörg? Dafür. Weil ich noch nicht schnell genug war, muss ich mich erstmal enthalten. Okay. Ich bin dafür. Dann stelle ich fest, dass der Antrag angenommen ist. Juhu! Aber was ist das TDPA-Ding? Ja, genau. Ja, dafür. Zu spät. Okay, dann bin ich dagegen. Darf ich jetzt noch mal kurz fragen, habt ihr den Vertrag? Weil einer vom Vorstand muss den ja auch unterschreiben. Der schlummert wahrscheinlich im Postfach, aber mit dem Postfach wollte ich sowieso noch Kontakt aufnehmen und ja. Ja, weil das Schulverwaltungsamt hatte jetzt schon mal nachgefragt. Das ist jetzt halt ungefähr fast 4 Wochen her, dass die uns den Vertrag zugeschickt hatten. Okay. Also die Schule hatte uns aber zugesagt, dass würde eine andere Veranstaltung angefragt, dann würden sie sich auch nochmal an uns wenden. Also derzeit ist das sicherlich noch machbar, sollte dann aber schnell erledigt sein, dass der Vertrag auch wirklich zurückgeschickt wird. Also ich versuche mich da so schnell wie möglich drum zu kümmern und werde den Vertrag dann auch unterschreiben. Super, danke. Dann wäre es vielleicht gut, eine Kopie an Vako zu schicken, damit wir auch, wer wir als Ansprechpartner da stehen für Rückfragen, dann sagen könnten, da schrieben am und was drin steht. Fände ich gut. Okay, kann ich machen. Gut, das war das Einzige, was an Wiedervorlage da war. Okay, bin etwas verwirrt. Naja, gut. Dann kommen wir jetzt zu den Punkten aus dem Request-Tracker. Ticket Nummer 66671. Arbeitsstand und Rückfragen der AG Events. Blöd, da bin ich wieder. Ich glaube, das ist auch eine Wiedervorlage. Also wir sind noch im Wiedervorlagemodus. Nein, seid ihr nicht. Wir nicht? Nein, das ist nach der letzten Sitzung bei mir reingekommen. Hallo Claudia. Hi. Ah ja, genau, da ging es um Musterbewerbung. Ich habe das aber schon mal gelesen. Ja, vielleicht im RT. Na, kommt mir anders vor, aber ist okay. Zu dieser Musterbewerbung mal die Frage an die AG Events. Kennt ihr dieses Formular vom Alexander? Ja. Okay, eine Wiki-Seite ist natürlich immer ein bisschen schöner. Vielleicht, Alex, könnte man das so bauen, dass man die da verlinkt? Man kann bestimmt auch im Wiki halt ein Formular machen. Also ich finde Formulare immer was günstiger, weil dann kannst du nämlich auch sagen, hier Pflichtfeld und zusätzliche Anmerkungen auch noch und so. Weil da kannst du wirklich sicher sein, dass du alles in einer gleichartigen Form hast, die du auch miteinander vergleichen kannst. Was in einem Fließtext-Bewerbung immer sehr schwierig ist. Also wir sind ja gerade dabei, mehrere How-Tos sozusagen zu schreiben für LPTs und auch für Tage der politischen Arbeit. Wir waren jetzt schon der Meinung, dass so eine Wiki-Bewerbung in etwa immer gleicher Form Sinn macht, weil es auch irgendwie mehr Öffentlichkeit macht. Was es zudem eben auch noch gibt, das wurde gar nicht unbedingt von der RG Events entwickelt, sondern von Piratenschlumpf und noch ein paar anderen Leuten nach diesem ganzen AV Pampa Mimi. Das ist so eine Art Tabelle, wo man dann alle Bewerbungen nebeneinander stellen könnte mit so einer Art Punktesystem, dass man halt da nochmal einen Überblick hat. Aber was uns jetzt erstmal wichtig wäre und warum Niqui euch das geschickt hat, wir brauchen ganz einfach von euch erstmal zwei Dinge. Das eine ist ein Budget für solche Veranstaltungen und das andere, was auch sehr wichtig ist, wäre eine Entscheidung darüber und eine Veröffentlichung, wann Bewerbungsschluss ist. Also jetzt für die nächsten anstehenden Veranstaltungen vielleicht noch nicht, aber so in Zukunft gesehen, dass man einfach mal sagt, Bewerbungsschluss ist für so ein LPT oder sollte sein 5 bis 6 Monate vor Veranstaltung. Das war unsere Empfehlung. Ja, also ich halte auch für 5 Monate für einen richtigen Zeitraum, so dass halt die Verträge dann auch schon, also der Entscheidungsprozess braucht ja meist im Vorstand einige Wochen. Und dass dann spätestens so 3 Monate vor dem Termin dann auch sämtliche Verträge unterzeichnet werden können. Entsprechend sollte ja in Zukunft in der AG Events ein bisschen länger dauern und bei uns dann nur eine Sitzung im Idealfall. Ja, so haben wir uns das eigentlich auch vorgestellt. Deswegen haben wir gesagt, 5 bis 6 Monate vorher, wir müssten die ganzen Bewerbungen sichten. Im Extremstfall vielleicht sogar zu einer Halle mal hinfahren, um noch irgendwas zu klären. Deswegen so 5, 6 Monate wären da schon wirklich angebracht. Also ich würde die Frist bei euch in der AG Events lassen. Das heißt, wenn ihr sagt, 5 bis 6 Monate würdet ihr jetzt erstmal vorausgehen, dann probiert das damit aus und wenn ihr es als gut oder schlecht erweist, dann könnt ihr es ja auch korrigieren. Ich glaube, da wir das ja delegiert haben, sollte es ja auch möglich sein, dass ihr die Frist dann sagt, bekannt macht. Entsprechend möchte ich mal darauf hinweisen, dass die Ausschreibung für den Landesparteitag 2013-2 eigentlich ja schon läuft im Regierungsbezirk Dappenwald. Ja, das ist richtig. Gibt es denn dafür irgendwie einen Bewerbungsschluss? Also da würde ich auch so, wie Jörg sagt, das solltet ihr entscheiden, weil ihr wisst auch, wie viel Zeit ihr für das Sichten und so weiter noch braucht und halt eruieren, was noch für Probleme da auftreten können. Und der wichtigste Punkt, ich kenne mich mit Events überhaupt nicht aus. Ich weiß nicht, wie viel Vorlaufzeit man braucht. Deswegen finde ich das bei euch besser angesiedelt. Da, wo die Kompetenz ist, da sollte es auch entschieden werden. Also es wäre gut, wenn wir im Mai, vielleicht irgendwie Ende Mai, Anfang Juni einen Parteitag haben könnten. Ja, dann könnte man jetzt das Ganze ja direkt testen und sagen, Ende Dezember Bewerbungsfrist. Für den März. Für den Mai, Juni. Ja, ich glaube, wir haben eigentlich März als LPT vorgegeben, ne? Ja. Laut diesem Kalender, diesem Plan von Klaus. Dann passt das aber mit den Fristen nicht mehr richtig. Also wenn wir jetzt einen Landesparteitag in 3 Monaten machen wollen, weiß ich nicht, wie man das noch organisieren will. Also das bedeutet Hochdruck. Ja, die Frage ist halt, ob man sich an dieses Konzept jetzt hält oder erst später. Aber man müsste das vielleicht dann mal irgendwie bekannt geben, ne? Ja, also beschlossen haben wir dieses Konzept schon. Weiß also nichts weiter, was wir jetzt noch mehr machen können. Was sie sagen, ja, wir wollen dieses Konzept. Und die Frage ist allerdings, ob wir bis März, also wenn die Anträge jetzt schon da wären und evaluiert werden könnten, sodass sie bis Ende des Monats auch unterschriftreif sind, dann kann man das immer noch im März durchziehen. Aber ansonsten halte ich das für schwierig, wenn jetzt erst danach gegraben werden muss, wo kann man es denn machen? Also ich habe zumindest davon gehört, dass wir bis dato eine Bewerbung vorliegen haben. Aus Bielefeld. Ja, Bielefeld habe ich auch gehört, ja. Ja, ich meine, wenn wir eine Bewerbung haben, haben wir eine Bewerbung, ne? Und dann müssen wir halt nur gucken, ist das im Rahmen der Kosten, die wir für so einen Parteitag aufwenden wollen, oder ist es das nicht? Und andere Entscheidungskriterien haben wir ja nicht. Okay, dann vielleicht nur noch kurz zu dem Prozedere. Dann ist die Bewerbung jetzt an den Vorstand gegangen. Dann müsste die vom Vorstand ja nochmal an die AG Events gehen. Oder man sagt grundsätzlich, die Bewerbungen gehen erst an die AG Events. erst an die AG-Events. Da bin ich auch, weil ihr das vorsortieren könnt, wenn das nicht ordnungsgemäß ist und Angaben fehlen oder die Halle überhaupt keinen Sinn macht, dann könnt ihr das direkt sagen und dann muss da halt nachgebessert werden. Also ich halte es für besser, wenn wir beide informiert werden, dass uns gegenüber angekündigt wird, hier, da liegt eine Bewerbung vor. Und dass die Details, dann kümmert sich die AG Events drum, aber andernfalls können wir uns halt schon mal darauf einstellen, dass da was ist, mit den Verantwortlichen im Zweifelsfall in Kontakt kommen und halt andere Sachen noch klären. Es ist ja nicht nur für so einen Parteitag zu klären, ob es Strom gibt oder keinen Strom. Also ich würde da schon sehr gerne auch informiert werden, wenn da was reinkommt. Ja, selbstverständlich sollten wir auch informiert werden. Ich dachte das nur erstmal als kurze Vorsichtung, sagen, jo, das passt einigermaßen und dann kann man sagen, hier haben wir schon mal eine angemessene Bewerbung vorliegen und dann kann man da weitergehen entsprechend. Mein Vorschlag wäre, dass wir jemanden fest in die AG Events einbringen, der das begleitet vom Vorstand. Die AG Events tagt zu häufig, das schaffe ich nicht. Das muss ja nicht für die regelmäßigen Sitzungen sein, aber dass da einer zugeordnet ist, das fände ich auch ganz günstig. Wir hatten das ja mal mit Klaus ursprünglich. Ansonsten. Also quasi als Ansprechpartner, direkter Ansprechpartner aus dem Vorstand. Richtig. Okay, den Schuh kann ich mir anziehen. Ja, ich würde auch ansonsten gern unterstützen, weil ich denke, da er da vieles mit Finanzen und dergleichen immer zu tun hat und mein Telefon dahingehend oft klingelt für Bewerbungsprozesse und Fragen dahingehend, würde ich das dann auch mit übernehmen. Da ich auch schon Sachen organisiert habe, würde ich da auch mitmachen wollen. Ja, super. Okay, dann ziehe ich meine Bewerbung zurück. Da ich keine Ahnung von habe, ich nicht. So. Und einer von euch mal das Ticket, falls es im Vorstand landet. Gut, also halten wir fest, dass Fitz und Steffi sich da bereitstellen. Vielleicht sollten wir nochmal am Wochenende nochmal genauer über den Plan rüber gucken, sodass wir halt auch einen Budgetplan in etwa festlegen können. Und dann können wir die Antworten, glaube ich, auch genauer geben. Genau, da wollte ich auch noch drauf eingehen. Ihr fragt ja nach Budgets für ein LPT und für Kinderbetreuung und Streaming und dergleichen. Ich beginne jetzt gerade die ganzen Kosten einzubuchen für 2012, nachdem ich die Mitgliedsbeiträge vom BBT reingebracht habe. Und wenn wir das alles drin haben, in unserem wundervollen neuen Sage, haben wir das nach Kostenstellen aufgeschlüsselt. Dann kann ich sehen, was jeder LPT im Detail gekostet hat. Und dann können wir in ungefähr einen Fahrplan festlegen, wo es denn da bleiben soll. Das hört sich gut an. Gut, dann glaube ich, da haben wir diesem Antrag erstmal im Groben entsprochen. Alles Weitere findet dann im direkten Kontakt über Fitz und Steffi statt. Dann können wir jetzt weitermachen mit dem nächsten Ticket 70204. Es geht hier um die Bestellung der Printversion des erweiterten Grundsatzprogramms. Da ist eine Information hier, glaube ich, nur. Ja. Dann weiß ich gar nicht, ob wir hier überhaupt was tun haben. Ja. Ich hab das mit reingenommen, aus folgendem Grund, weil die Frage aufkam, ob der Landesverband das zentral bestellt, für auch für die Kreisverbände und für die VKVs. Und das war einfach der Grund, dass ich das als Anregung mal mit reingenommen habe, ob wir die Grundsatzprogramme entsprechend aufnehmen möchten und diese Zeitung, wobei ich sagen muss, bei der Zeitung, ich habe jetzt leider noch nicht reingucken können, weiß ich nicht genau, worum es sich da handelt. Dazu eine Anmerkung, dass sich alle Kreise oder Kreisverbände oder VKVs, also Gliederungen, ja selber in den P-Shop als Untergliederung des Landesverbandes NRW einen Zugang einrichten können. Wenn ihr da eine eigene Debitorennummer habt, also sprich, wenn ihr ein Kreisverband seid, dann könnt ihr da selber bestellen. Wenn ihr kein Kreisverband seid, könnt ihr eine Bestellung machen und die landet dann bei uns und wir können sie bestätigen. Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Du hast gesagt, wenn ihr kein Kreisverband sind oder wenn ihr keine Debitorennummer habt? Wenn sie keine Debitorennummer haben. Also das heißt ja, sie sind kein Kreisverband. Nein, das ist nicht richtig. Nicht alle Kreisverbände wissen ihre Debitorennummer schon, wenn die sich anmelden. Nicht wissen und nicht haben ist ein Unterschied. Ja, darum wollte ich da ja auch nochmal drauf eingehen. Ja, okay. Das heißt, wenn ihr Kreisverband seid und euch im P-Shop anmeldet und nach dieser Nummer gefragt werdet, dann bekommt ihr die natürlich von uns. Die haben wir. Und ansonsten ist es so, dass Die VKVs, die können sich, glaube ich, da nicht registrieren. Die können auch nicht bestellen. Das müssten wir dann tun. Was war da mit Krefeld mal? Krefeld ist ein Kreisverband und wollte bestellen und denen fehlte die zugeteilte Debitornummer. Die wussten die noch nicht. Und da die auch in unserer Liste noch nicht aufzufinden war und die halt ein bisschen gedrängelt haben, habe ich gesagt, gut, das machen wir jetzt mal ausnahmsweise so, dass wir, die hatten die Bestellung schon eingetragen und hätten die wieder neu eintragen müssen, wenn wir das jetzt abgelehnt hätten, um erst die Debitornummer einzutragen. Darum haben wir das genehmigt und der Tom hat dann entsprechend die Nummer nachgetragen. Und darum war das eben über diesen Genehmigungsprozess. Ach so, okay, da war das diese Ausnahme. Gut, da habe ich nichts gesagt. Also kleine Info dazu vielleicht. Ja. Also prinzipiell kann sich jeder eintragen, der meint, er wäre irgendeine Form von Gliederung, ob virtuell oder außergalaktisch, wie auch immer. Können wir gar nicht abprüfen. Wird aber dazu gezwungen, sich irgendeinem Landesverband bzw. dem Bund zuzuordnen. Und sobald sich jemand einträgt, wird der entsprechende zugeordnete Verband informiert über die Eintragung. Kann also notfalls Widerspruch einlegen bei mir. Wenn halt keine Debitornummer da ist, wird genau dieser zugeordnete Verband nach Genehmigung gefragt, egal welche Bestellung da vorgenommen wird. Oh, das klingt gut, dann können die VKVs quasi doch selber bestellen, aber die brauchen ja exakt unser Go. Ja, perfekt. Ich würde jetzt aber doch ganz gerne wissen, wie das budgetmäßig verrechnet wird. Also wenn Kreisverbände das einzeln bestellen oder auch Kreise ohne Kreisverband, wo dann das virtuelle Konto belastet wird, dass das dann auch nicht Teil der solidarischen Wahlkosten, Wahlmittelbestellung oder so. Ist ganz einfach. Wenn KV bestellt, bezahlt er selber. Deswegen ist auch seine Debitorennummer, glaube ich, hinterlegt. Und wenn ein VKV sich da eintragen würde und bezahlen würde, dann würde bei uns ja sagen, wir müssen genehmigen. Und dann gucken wir, haben wir da für VKV-Antrag, den wir genehmigt haben, weil der richtig gestellt war. Gucken nach. Wenn wir den haben, genehmigen. Wenn nicht, dann sagen, hey, bitte mach den VKV-Antrag. Sonst können wir das nicht genehmigen. Perfekt. Ja, aber wenn ich das, nicht perfekt. Wenn ich das so richtig verstanden habe gerade, dann ist nur bei der Erstbestellung die Frage, ist dieser Teil der Gliederung? Und ich glaube, dass wir das nicht zulassen können. Lass mal erst mal die Frage beantworten, bevor du weiterredest. Nee, ist nicht so. Also solange eine Debitornummer eingetragen ist, wird bei jeder Bestellung, die als Gliederung ausgeführt wird, also in diesem Sammelbestellungsbereich, wird automatisch der übergeordnete Verband nach Genehmigung gefragt. Das hängt ganz allein davon ab, ob eine Debitornummer eingetragen ist. Die können wir allerdings nicht wirklich validieren. Also wenn da ein D vorne steht, haben wir verloren, weil die Nummer danach können wir nicht mehr validieren, weil wir keine direkte Verbindung zum Sage haben. Da müsst dann notfalls ihr eingreifen vom Verband, wenn sich da jemand anmeldet mit Unsinn. Okay, also Moment, jetzt dann haben wir immer noch ein Problem. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe und ein Kreisverband bestellt, muss der Landesverband eine Bestätigung machen? Wenn der Kreisverband keine Debitornummer hat. Sobald er eine einrichtet, ist er auch völlig allein verantwortlich da unterwegs. Okay, also das heißt, wir können den Regelungen der Satzung bei Bestellung auch entsprechen. Das heißt, Kreisverbände, sobald sie eine Debitornummer haben, dort angemeldet sind, sind sie allein verantwortlich und virtuelle Kreise bekommen überhaupt gar keine. Also Kreise ohne Kreisverband bekommen keine Debitornummer. Exakt. Und sobald einer eine falsche Debitornummer einträgt und darauf bestellt hat, fällt es beim Import in Sage auf. Weil die Daten werden monatlich nach Sage exportiert von den Gliederungen, die Bestellungen. Und wenn die Debitornummer falsch ist, fallen sie auf. Also wir haben da eine einmalige Chance, betrogen zu werden. Aber der Hinweis ist ja auf jeden Fall jetzt da, dass wir bei jeder Neuanmeldung prüfen, wer hat sich da angemeldet und mit welcher Debitornummer. Exakt, ja. Das heißt, bei der Erstanmeldung, wenn die eine Debitorennummer angeben, wird trotzdem bei uns nachgefragt? Nein. Wenn sich ein Verband anmeldet, völlig unabhängig davon, welche Debitorennummer er angibt, wird automatisch der übergeordnet angegebene Verband informiert mit einer Mail. Da kommt dann also der KV Nettetal hat sich bei euch angelegt, im Verband, im Land. Die Mail geht an euch. Die Debitorennummer steht nicht in der Mail, die können wir aber damit reinnehmen, wenn es euch hilft. Oder wir können auch reinschreiben, dass die Debitornummer fehlt. Also wenn das für euch hilfreich ist, nehmen wir es einfach in die Mail mit auf. Sobald dann der Verband irgendwas bestellt und keine Debitornummer hat, egal wie oft er bestellt, solange er keine Debitornummer hat, bekommt immer der Landesverband eine Mail mit der Nachfrage um Genehmigung und einem entsprechenden Link, wo er genehmigen oder ablehnen kann. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass der Hinweis auf die Debitorennummer und der Hinweis auf fehlende Debitorennummer mit rein muss. Damit ist ja euch für die Prüfung einmal geholfen und uns natürlich auch. Ja, machen wir. Okay. Ja, fein. Haben wir schon wieder was dazugelernt. Ja, und deine einleitende Frage, ob wir da was bestellen wollen oder nicht. Ich kann das mal mit in das Gespräch nehmen, was ich jetzt mit Carsten aufführe wegen Werbemittel. Ja, dann lass uns den Antrag doch vertagen. Also das Thema nochmal in der nächsten Sitzung aufgreifen. Ich habe von diversen KVs schon gehört, die waren da halt interessiert und wollten wissen, ob wir das eben bestellen oder eben nicht. Er redet über Werbemittel? Ja, wir reden über Werbemittel. Nein, aber Ralf sagte gerade, er will nochmal mit Carsten irgendwie extra reden bezüglich Werbemittel, weil ich habe ja noch ein Angebot aus Nürnberg. Hä? Wie jetzt ein Angebot aus Nürnberg? Ja, das müsste ich mal einstreuen. Es geht um die Positionspapiere. Lass uns ja am Samstag drüber sprechen, wenn wir über die Werbemittel dann sprechen. Okay. Kannst du aber auch schon mal rüberschicken, weil die AG Werbemittel guckt ja auch immer, wo was wie läuft. Ja, das ist so. Der Emanuel Krozian hat die Dinger gemacht und der hat mich immer nur per Twitter gefragt. Dann können wir das am Samstag klären. Genau. Gut, dann hoffe ich, dass wir das jetzt hier erstmal geklärt haben. Die Frage, ob Steffi jetzt proaktiv auf die Kreisverbände zugeht und denen ihre Nummern zuteilt oder ob sie das nicht macht, bleibt ihr dann selber überlassen. So, dann kommen wir zum nächsten. 69319, Stand Echobot. Ja, das muss gekündigt werden. Ist das passiert? Also ist dieses Meltwater gekündigt worden? Wer hat denn die Vertragsdaten? Die liegen bei mir. Da ich aber nicht davon wusste, dass das gekündigt werden soll, habe ich natürlich auch noch nicht gekündigt. Der Antrag liegt schon seit 4 Wochen oder so bei uns. Ich weiß, ihr habt in der letzten Sitzung, da habe ich irgendwas davon gehört. Ich habe auch irgendwann mal nachgefragt, was jetzt da passieren soll, habe aber keine Antwort mehr bekommen. Ja, ich weiß nur, dass Achim meinte, das müsste irgendwie dringend gekündigt werden. Ich habe den zufällig fast zur Hand, weil hier steht auf jeden Fall Ende der Laufzeit, ein festgelegtes. 60 Tage vor Ablauf der Laufzeit muss schriftlich gekündigt werden, sonst verlängert er sich. Das Ende der Laufzeit ist am 28.02.2013. So. Das heißt, können wir am Samstag mit aufnehmen. Genau, also das muss wirklich dringend gekündigt werden und dann möchten die ja gerne bei Echobot einen Vertrag, glaube ich, schließen. Haben wir dazu schon die Vertragsgrundlagen und Konditionen? Ja. Bringst du das Samstag mit? Ja, die haben das elektronisch zumindest hier in dem Antrag 62162 mit drin, über eine Dropbox. Ja, dann ist das doch gut, dann können wir uns das ausdrucken, uns angucken und dann direkt fertig machen. Super. Ich schreibe das schon mal mit auf die Tagesordnung für Samstag. Okay, gut, dann sind wir erstmal mit den Sachen aus dem RT durch, was recht unglaubwürdig ist, aber okay. Schauen wir mal, was wir sonst noch finden. Gut, okay, Anträge an den Landesvorstand. Antragsteller ist Pia, Unterstützung von Thomas, Mr. Breed. Und es geht um den Request-Tracker zu modifizieren, dass keine Anfrage unbeantwortet bleibt. Also jeden Spam müssen wir beantworten. Ich würde diesen Antrag gerne später vertagen, also auf einen späteren Tag. Und zwar denke ich mal, vieles können wir klären, wenn wir uns am Samstag mal das Thema Request Tracker noch gemeinsam angucken und mal durchgehen, wie wir was machen. Ich würde den Antrag ablehnen, weil so technische Sachen würde ich nicht über Vorstandsbeschluss regeln. Ja, also das sehe ich genauso wie Jörg. Und wir haben ja die Administratoren für den RT. Und der RT ist ja nun eine wirklich variable Sache. Es muss also dann wirklich nur konfiguriert werden. Da muss also jetzt, glaube ich, nicht ganz so viel an Vorstandsbeschlüssen passieren. Das kann einfach durch E-Mail an RT-Admin schon irgendwie eingerichtet werden. Ich würde jetzt gerne mal, sind die beiden hier? Nein, keiner von denen. Ist aber die Frage, wie akut das wirklich ist. Ich meine, ich forste da ja auch regelmäßig sehr, sehr intensiv durch. Das ist ja tatsächlich teilweise halt echt ein Massenproblem. Das ist ja nicht mal bewusst gewollt oder die Sachen teilweise aus dem Blickfeld geraten. Das stimmt ja halt auch nicht so ganz. Vieles dauert halt einfach, vor allen Dingen. Weil wir uns bei vielen einfach wirklich absprechen müssen, dass da auch durchaus immer langwierigere Sachen drin sind. Und ich persönlich finde das auch nicht verkehrt, wenn unter Tracker nur mal ein paar Mal nachgefragt wird, gegebenenfalls. Mich stört das soweit beim Bearbeiten überhaupt nicht. Also ich glaube, dass es vielmehr daran liegt, dass die Leute vielleicht den Umgang mit dem Request-Tracker noch nicht so beherrschen, weil er bietet wirklich viele Möglichkeiten, um sich selber eine Erinnerung zu setzen und so weiter. Ja, es ist genauso. Wahrscheinlich gibt es auch bestimmt irgendwo eine Möglichkeit, dass wenn jemand nochmal auf die Antwort von dem Ticket antwortet, also sozusagen einen Kommentar an das Ticket selber schreibt dadurch und kein neues aufmacht, dass man das irgendwie schafft, dass wenn dann ein Kommentar reinkommt, dann nochmal die Priorität erhöht wird, damit das irgendwann, wenn halt ein paar Mal nachgefragt wird, die Priorität höher ist und deswegen das eventuell doch wieder auffällt. Ja, also das kann man alles einstellen, das deswegen wäre sowas ins Stein zu meißeln durch einen Beschluss immer doof. Ja. Also ich glaube, genau diese Sache kann man ganz einfach, wenn man so eine Anregung hat, an die RT-Admins schreiben und die setzen das dann um. Da sind ja nur 3-4 Leute, die dann wirklich auch Ahnung haben und das auch umprogrammieren können, falls der Bedarf bestehen sollte. Ja, und ich habe auch dieses Thema mit einigen Fragen schon auf unserer Tagesordnung für Samstag mitgepackt. Ich denke, da gibt es andere auch noch, die da Fragen zu haben. Auch die Priorisierung, ich kenne das ja, jeder sollte da mal so seine Vorlieben mit reinbringen. Wenn das jeder weiß, haben wir das zum Beispiel dann auch gespart, dann braucht das nicht programmiert werden, dann kann das jeder einfach eine Priorisierung höher setzen, dann kann man damit umgehen, dann wissen das auch alle. Ja, ich hatte ja schon zu Anfang mal gesagt hier, dass wir da vielleicht mal eine Schulung machen sollten, gerade für die Leute, die damit jetzt umgehen müssen. Alles Samstag. Gut, okay, dann können wir sagen, ist behandelt worden. Dem Antrag würde ich aber sagen, würde ich eher abweisen oder ablehnen. Ja, formell geht ja, glaube ich, dann nicht anders. Ja. Jo. Gut, dann lehnen wir den ab. Ja, sehe ich genauso. Ich habe noch eine kurze Zwischenfrage. Und zwar zu einem Ticket, was wir jetzt vergessen haben, mit in die Vorstandssitzung mit reinzunehmen. Schon, das ist vom November. Da haben wir einen Umlauf gestartet, ist aber nicht in die Umlauf Queue reingeschoben worden und dementsprechend ist dann wieder nicht weiter abgestimmt worden. Ja, das würde ich gerne noch mit reinnehmen. Ich wurde ja gerade noch darauf hingewiesen, dass das bitte behandelt werden möchte. Schiebst du es mir in die Sitzungskommission, dann füge ich es unten eben an. Ja. Ja, das Thema Umlaufbeschlüsse haben wir ja gleich auch noch. Gut, dann kommen wir jetzt erstmal zum nächsten Ticket. Ticket 69920, Antrag an den Landesvorstand, Liquid Feedback Schulung aktiv bewerben, Antragsteller Till Neuhaus. Der Antragsteller bittet uns darum, die Liquid Feedback Schulung aktiver zu bewerben. Da ist die Frage, wie man das am besten tun könnte und ob wir das, mit welcher Art und Weise man das vielleicht tun kann. Wir haben ja da bereits schon Budget aufgemacht. Ich glaube, das ist auch noch nicht aufgebraucht, oder Steffi? Nein. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel Mal das schon in Anspruch genommen worden ist, aber schon einige Mal, oder? Ja, aber geringfügig. 7, würde ich sagen. Jedenfalls steht das in der Begründung drin. Also der Till hat gesagt, er ist ja da, dann soll er doch kommen, bitte. Ja, da ist er doch. Ja, hör doch mal. Glück auf. Moin. Ja, also 7 Schulungen haben wir bis jetzt gemacht. Zu 2 Schulungen habe ich die Reisekosten eingereicht und die restlichen 5 muss ich noch nachreichen. Was die Kosten angeht, hatte ich ja gesagt, dass ich 100% der Reisekosten auch wieder zurückspenden würde. Also darum geht es mir eigentlich weniger, sondern es geht mir darum, dass die Resonanz relativ gering ist. Nun habe ich aber vollstes Verständnis für all jene, die sämtliche Mailinglisten abbestellen. Und da war halt meine Frage, wie kann man diese Leute denn vielleicht doch noch erreichen? Ja, und dazu habe ich ja ein paar Vorschläge da reingeschrieben. Ja, also zu dem Vorschlag, die Neumitglieder einzuladen, ist, glaube ich, in der Form suboptimal, wenn müsste man ihnen schon irgendwelche Termine nennen können, weil die sind neu dabei und dementsprechend wissen sie noch gar nicht, wie sie dann sowas organisieren und andere Mitglieder dazu bringen, dann halt zusammen eine Veranstaltung zu organisieren. Zu diesem Zweck hatte ich ja diesen Einladungstext verlinkt, den ich mir da vorstellen könnte. Und da steht eigentlich genau drin, was sie machen müssen, um an eine Schulung zu kommen. Also irgendwie, was weiß ich, 10 bis 20 Piraten, Beamer, Leinwand, Internet. Einfach irgendwie am Stammtisch fragen oder im Kreisverband fragen und umliegende Stammtische und Kreisverbände fragen und dann eine E-Mail an uns. Das muss natürlich nicht alles in die Mail, weil das die Mail ein bisschen überladen würde. Aber einen Link auf diese Einladungsseite fände ich nicht schlecht. Die Frage ist natürlich, ob Neumitglieder direkt wissen, was Liquid Feedback ist, ne? Ja, stimmt. Wobei, ja, du hast recht, aber ich hatte jetzt auch schon Schulungen, wo Leute mir gesagt haben, dass sie wegen Liquid Feedback eingetreten sind. Okay, auch cool. Zwei Fragen dazu. Zum einen, hast du das mal, also diese Anträge, die du da gestellt hast, warum stellst du die nicht mal in Liquid Feedback ein und du holst dir ein bisschen Feedback dazu? Ja. Zum anderen, wie weit sind wir denn mit den Gedanken gediegen, dass die Kreisverbände ihre eigenen Untergliederungen kriegen da? Das kann ich dir nicht beantworten. Gestern Abend hat eine Mumble-Sitzung stattgefunden mit den Admins der Landesinstanzen. Und zwar ist die Baustelle, weswegen unsere Landesadministration, Klammer auf, Arndt, Klammer zu, das noch nicht tun kann, ist, weil die API dafür noch nicht freigegeben ist. Dazu hatten die gestern ein Gespräch, aber der Arndt und ich, wir sind für morgen verabredet. Das heißt, ich habe da noch keinen aktuellen Stand. Gut, dann würde ich vorschlagen, für diesen Antrag hol dir doch da Feedback über Liquid Feedback. Was denn zu tun sei, laut Liquid Feedback. Ja, wobei ich damit ja auch nur wieder jene erreiche, die Liquid Feedback schon kennen. Ich will ja die erreichen, die Liquid Feedback noch nicht kennen. Also ich halte es auch nicht für besonders sinnvoll, das jetzt in Liquid Feedback quasi zu einer Metadiskussion zu machen. Also ich würde schon ganz gerne sehen, dass mehr Leute das auch nutzen und auch aktiv nutzen, nicht nur passiv. Und da ihre Ideen und Anträge reinstellen und zur Diskussion bringen. Ich auch. Also vielleicht kann man das ja, ich meine, es wäre ja vielleicht ganz gut und schön, wenn wir als Landesverband nochmal zum Jahresabschluss oder zum Jahresauftakt eine schöne E-Mail an die Mitglieder machen und diese Sachen dann vielleicht auch nochmal mit reinbringen. Und ansonsten ist das halt eine Sache, die man vielleicht auch immer auf der Regio-Mumble bewerben kann. Da sind ja nur immer verschiedene Kreise da und denen das Angebot zu unterbreiten ist, glaube ich, vielleicht eine ganz gute Idee. Also wie gesagt, die Mail an alle Mitglieder, das hat natürlich auch wieder so einen Touch von Spam und da hätte ich auch vollstes Verständnis für, wenn ihr sagt, nee, das wäre dann doch ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen. Wenn ihr eh vorhabt, zum Jahresende eine Mail an alle Mitglieder zu schicken mit diversen Inhalten und ihr würdet das als einen der Unterpunkte dort mit reinpacken, fände ich das total super. Was ich aber wirklich gerne hätte, also das wäre so mein Wunschkonzert, ist eben einmal die Einbindung in diese Willkommensmail für Neupiraten und was ich nicht schlecht fände, wäre, wenn ihr das auf dem Vorstandsportal nochmal einmal veröffentlichen würdet, weil zum Beispiel Menschen wie ich, die teilweise Mailinglisten abgestellt haben, sich dann ihre Infos über RSS-Feeds holen und man das so vielleicht ein bisschen mehr an die Leute bringen kann. Okay, ins Vorstandsportal kann ich einstellen. Gut. Kurze Frage, wäre es vielleicht hilfreich, wenn wir als Landesverband regelmäßige Schulungen auch anbieten, fest, wo dann die neu dazugekommen sind oder noch nichts davon gehört haben, einfach sich anmelden können? Sehr gerne. Die Frage ist nur, wer organisiert das? Es ist ja schon schwierig, dann die Räumlichkeiten und so weiter bereitzustellen. Und auch es muss ja auch irgendwo verteilt sein. Ja, also. Mittlerweile haben wir ja verschiedene Städte, wo es durchaus Büros gibt, die ja auch von den Kreisverbänden mitgenutzt werden. Wir hier haben am Sonntag übrigens unsere Einweihungsfeier in Soest und da kann man ja durchaus sagen, was weiß ich, an jedem ersten Sonntag im Monat ist mal irgendwo eine Schulung und dann gucken, wo man da hingeht. Also wie gesagt, das Wo und Wann, abgesehen von meinen Arbeitszeiten, ist mir relativ egal, also ja, da, also mit festen Terminen an wandernden Orten hätte ich überhaupt kein Problem. Okay. Vielleicht könnten wir da mit der AG Events mal sprechen. Jetzt bin ich nichts verstanden. Entschuldigung, vielleicht könnten wir da mal mit der AG Events sprechen, dass sie das organisiert. Ja, also wie gesagt, von mir aus, alles was in die Richtung geht, immer gerne. Okay, wer möchte das denn gerne ein bisschen nach vorne bringen und hat auch die Zeit dafür? Die zweite Frage hättest du nicht stellen dürfen. Ja, aber das ist ja... Also es geht ja dann darum, also die Idee, die ich jetzt hier mitgenommen habe, die festen Plätze, die wir sowieso schon haben durch die Partei, dafür zu benutzen. Da brauchen wir jetzt eine komplette Liste dieser Einrichtungen, die Ansprechpartner aus diesen Einrichtungen und dass die halt sagen, okay, wir stehen dazu bereit und gegebenenfalls einen Termin vorgeben und den dann halt auch mit Till abstimmen. Kann jemand denn, oder vielleicht kann Till ja diese Sache selber machen, dann mit dem abstimmen, dass jemand ihm irgendwie eine Liste gibt mit den Ansprechpartnern und Orten. Haben wir denn sowas? Das kann ich auf jeden Fall organisieren, weil ein Großteil dieser Informationen bekommen wir ja durch das Thema Konzept für Geschäftsstelle und Satelliten. Weil da haben wir die Orte ja auch alle angeschrieben und halt auch die schon bestehenden Räumlichkeiten angeschrieben. Okay, Till, wäre das was für dich? Könntest du dir vorstellen, da proaktiv auf diese Leute zuzugehen und mal zu fragen, ob die Lust hätten, dann eine Schulung mit dir zu machen oder mit den anderen Leuten, die da vielleicht Liquid Feed Schulungen dann auch anbieten wollen? Ja, auf jeden Fall, klar. Okay, dann melde ich mich die Tage mal bei dir. Super. Okay, also was ich jetzt noch mitnehme, der Fitz hatte angeboten, das ins Vorstandsportal einzustellen. Ich weiß nicht, ob ihr das beschließen müsst oder wollt oder ob er das einfach so macht. Und ja, das Thema Willkommensmail an Neupiraten ist jetzt noch offen. Können wir das im nächsten Jahr machen? Ja. Gut. Da ist ja das Template, was angepasst werden müsste, Jörg, oder? Ja, ja. Und da müssen wir das müssen wir auch, glaube ich, mal komplett überarbeiten. Wir müssen ja auch noch anpassen, dass jetzt, wenn wir beschließen, Leute aufzunehmen, die ja nicht Mitglieder direkt werden, sondern unter Vorbehalt das beschließen, denn erst wenn sie den ersten Mitgliedsbeitrag bezahlt haben, werden sie da auch Mitglied und kriegen dann erst eine Mitgliedsnummer. Das haben wir ja auf dem letzten Bundesparteitag so beschlossen. Okay, dann müssen wir uns da also auch noch ransetzen. Das muss nämlich auch noch vorher geändert werden, alles. Und dann kann man alles durchändern. Okay, dann das ist immer sehr lustig, dass Bundespartei was beschließen, was in der Verwaltung unheimlich viel Arbeit macht und man dann irgendwie plötzlich neue Aufgaben hat, nur weil so ein Bundesparteitag war und man sich denkt, danke. Okay, dann sollte man das auch mit auf die Agenda setzen. Das Template hast du griffbereit, Jörg? Das Template liegt in der Datenbank. Okay, gut, dann sollten wir uns da auch noch ranmachen. Also wenn wir da irgendwas Vernünftiges finden, dann können wir das ja vielleicht auch mit einbinden. Aber ich glaube, dieser Hinweis auf die Schulung sollte man vielleicht machen, wenn der Till mit den festen Einrichtungen da mal eine Rücksprache gehalten hat, ob die Interesse daran haben, weil dann können wir gegebenenfalls darauf verweisen. Das ist, glaube ich, einfacher, als wenn die Leute selber irgendwo sagen müssen, hey, ja, ich will. Insofern will ich das eher nochmal nach hinten schieben mit der Einladung. Ich will jetzt auch keinem Neumitglied zumuten, jetzt so eine Veranstaltung selber organisieren zu müssen. Ja, vielleicht passt das ja genau, dass wir im Zuge des Templates anpassen, dann auch schon Termine haben, die wir dann damit reinnehmen können. Ja, also wenn wir das haben, dann können wir das gerne so tun, ja. Okay, ist damit deinen Wünschen weitestgehend entsprochen? Alles wunderbar. Besten Dank, tschö. Alles klar, danke. Gut, dann Antragsstatus behandelt. Der ist jetzt hier noch nicht mit eingepflegt, aber ist inzwischen implementiert. Danke. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ticket 62162 ist, glaube ich, das, was Ralf vorhin schon genannt hatte. Ja, genau. Und zwar Media Monitoring Verträge. Antragsteller ist Engelbert für die AGEA. So, da ist auch das Angebot von EchoBot verlinkt. Und da steht auch nochmal der 28. Februar als Kündigungstermin für Meltwater. Müssen wir das jetzt nochmal einzeln beschließen, dass wir Meltwater kündigen? Ich glaube schon, ne? Nur Vertrag beenden. Wieso ist eigentlich das Budget alle, dass wir eh kündigen müssten? Das weiß ich gar nicht, ob das Budget wurde es für 12 Monate verabschiedet. Ich meine, irgendwie sowas war das. Ich denke auch, weil der Vertrag ja auf jeden Fall befristet festgelegt wurde. Okay, nichtsdestotrotz würde ich vielleicht hier trotzdem nochmal eben nur um sicher zu gehen abstimmen, dass wir das auch kündigen und ja. Dann können wir gleich danach im Anschluss nochmal darüber sprechen, ob wir dann diesen EchoBot mitpflegen. Dann würde ich jetzt erstmal gerne abstimmen, ob wir kündigen. Wer ist gegen die Kündigung? Enthaltung? Damit wird der Vertrag gekündigt. Steffi, da du die Sachen vorliegen hast, könntest du das übernehmen? Ja, hatte ich ja gesagt, ich hab's hier und dann können wir uns das am Samstag direkt einmal schnell schreiben und rausschicken. Alles klar. So, dann kommen wir jetzt zu dem Angebot von EchoBot. Das liegt bei 300 Euro im Monat, das heißt 3600 Euro pro Jahr. Das ist sogar, glaube ich, etwas günstiger als der Meltwater-Vertrag, den wir bisher hatten. 400 Euro im Jahr günstiger. Ja, genau. So, ja, qualitativ wird das, kann ich das schwer beurteilen, aber da würde ich sagen, das höchstwahrscheinlich dann mindestens ebenbürtig dem, was wir bisher haben. Ansonsten würde die AGÖA das wahrscheinlich nicht ändern wollen. Kann jemand noch was anderes zu dem sagen? Also ich habe mir beides mal angeschaut und kann das jetzt nicht so bewerten, aber da vertraue ich ganz, dass die AGÖA genau weiß, was sie will und dass das korrekt ist. Ja, es wäre vielleicht auch noch ganz gut gewesen, wenn die AGÜA mal so mitgeteilt hätte, was so die Vorteile jetzt dieses Beobachtungssystems waren, ob das wirklich zur vollen Gänze auch ausgenutzt wurde. Weil das ja schon auch ein mächtiger Betrag, den wir da bisher in diesem Jahr geleistet haben, ob sich das auch in einem Kosten-Nutzen-Verhältnis widerspiegelt. Wir können es ja kurzfristig vielleicht mal als Bericht nochmal dazu anfordern. Die Anregung finde ich nicht verkehrt, was das Ganze bis dato gebracht hat. Deswegen wäre vielleicht mein Wunsch, bevor wir das jetzt hier, also wenn jetzt hier keiner aus der AGÜA was zu sagen kann, ich weiß, ist jemand hier anwesend? Ich bin schon anwesend, aber ich kann jetzt konkret nichts dazu sagen. Also benutzt du dieses System? Ich persönlich nicht, nein. Ich habe da einmal kurz reingeguckt. Ich mache aber mehr konzeptionelle Dinge. Okay. Also vielleicht können wir vorbehaltlich dessen, dass die AGÜA das tut, weil sie das braucht und gut findet, dem zustimmen, aber erwarten einen Bericht. Und sollte dieser wieder erwartend negativ ausfallen, können wir darüber nochmal erneut entscheiden. Dann habe ich eher nochmal eine Frage. Und zwar, also der Vertrag läuft ja ohnehin bis Februar 2013 komplett noch mit Meltwater. Und bis dahin ist dieser Dienst natürlich auch nutzbar. Deswegen ist die Frage für mich, ob es hier zu einer Überlappung kommen soll oder auch nicht. Weil Überlappung wäre natürlich nochmal eine doppelte Kostenfaktor. Und insofern glaube ich, dass wir die Zeit auch haben, um hier vielleicht diesen Antrag nochmal zu vertagen, der Unterschreibung von diesem Echo-Bot. Also wenn ich das alles richtig gelesen habe, besteht keine Überlappung, weil dieses Echo-Bot wird ja jetzt auch schon genutzt. Ich glaube schon seit dem Landtagshampf, und zwar kostenlos, quasi so eine Schnuppermöglichkeit. Und da haben wir hier reingeschrieben, dass halt der Vertrag, wenn man den Vertrag jetzt macht, dass man dann jetzt keine Überlappung hat, sondern dass die Zahlung erst dann ab März läuft. Ah, okay. Ja, Fullerin hat das auch gerade in den Chat reingeschrieben. Okay, ja dann. Und die Vertragsunterzeichnung müsste ja dann auch nicht sofort laufen. Ich denke, das geht auch dann relativ kurzfristig. Also mein Vorschlag wäre jetzt, diesen Antrag zu vertagen und auf die Rückmeldung der AGÜA zu warten, um einzuschätzen, inwieweit das Ganze einem Kosten-Nutzen-Faktor unterliegt. Also entscheidend ist halt, dass Meltwater gekündigt wird mit diesen 60 Tagen Kündigungsfrist, weil das halt von der Qualität her definitiv nicht so gut ist wie das andere. Ja, das dachte ich mir schon, ansonsten würde dieser Antrag wahrscheinlich nicht kommen. Nichtsdestotrotz würde ich gerne wissen, wie viele Leute damit arbeiten, was daraus so passiert ist, ob es das überhaupt rechnet, jetzt jedes Jahr 4.000 Euro in die Hand zu nehmen, um diesen Service zu haben, wenn der vielleicht nur einmal kurz belächelt wird und ja, gut, dass wir es haben oder so. Also wenn mir jemand aus der AGÜA sagt, jo, ganz tolles, fantastisches Werkzeug, mit dem wir, ohne dass wir nicht arbeiten könnten, dann hat das mein Okay. Aber ich weiß nicht, kann einer dazu was sagen? Aber ich kann auch nicht deutlich mehr dazu sagen. Ich weiß, dass das Echobot meines Wissens ausläuft Ende des Jahres, also die kostenlose Testsache. Wichtig war, dass das Meltwater gekündigt wird heute. Und ich denke, es wird kein Problem sein, zusammen mit denen, die sich da mehr mit beschäftigt haben, das sind nicht der Engelbert und der Achim gewesen, da auch ein bisschen was zusammenzufassen das nächste Mal, dass ihr das, ihr müsstet ja nochmal eine machen vor Weihnachten, glaube ich, Sitzung. Ja, ist richtig. Das dann vielleicht damit reinzubeziehen. Insofern denke ich, das wichtige Kündigung von Meltwater. Und das andere war immer so ein bisschen in der Schwebe, weil die Gesetzeslage unklar war. Echobot hatte da auch wohl einen Rechtsstreit mit der Süddeutschen Zeitung, ist aber wohl beigelegt. Und das heißt, wir können quasi ab dann oder ab jetzt sofort, beziehungsweise ab wo es offiziell gibt, ist, dann auch einen Pressespiegel bei uns auf der Seite daraus automatisch raus, den wir im Prinzip jetzt zwar im Hintergrund haben, aber der ist nach außen freigeschaltet. Ah, okay. Das, was ich im WordPress gesehen habe. Okay, cool. Und hier im Antrag steht auch nochmal, dass also Echobot hat die Möglichkeit auch eingeräumt, die kostenlose Testphase dann zu verlängern, bis der Meltwater-Vertrag ausläuft, sodass keine doppelten Kosten entstehen. Allerdings müsste der Landesverband dazu Echobot zusichern, dass wir den Vertrag abschließen bzw. einen Vertrag entsprechend vordatieren. Okay, ich denke aber, bevor das jetzt noch Unklarheiten hat jetzt, würde ich da einfach das mit in die nächste Sitzung am Dienstag reinnehmen, beziehungsweise Achim und Engelbert kurz vorher würden kurz was formulieren, dann gegebenenfalls das als Antrag wirkt als Antrag zum Zwischendrin als Umlaufschluss entscheiden oder halt in der nächsten Sitzung dann. Und die Datierung für den Beginn des Abos wäre dann auch ab dem 1. März 2013. Die zahlungspflichtige, genau, der Vertrag würde dann da ab da laufen, so wie das klingt. Okay. Ja, okay, dann danke ich euch, Uwe Radbert, dass das so klappt. Und dann würde ich ihn bitten, das zu vertagen. Ist jemand gegen die Vertagung? Dann ist das vertagt. Ja, ich möchte da die Aufmerksamkeit des Vorstands noch auf zwei weitere Gegenstände lenken. Zum einen hatten wir ja am letzten Wochenende Bundespressetreffen. Da wurde unter anderem mal wieder das Agenda-Setting thematisiert und wir kamen drauf, dass das grundsätzlich ohne irgendeine Lösung in Sachen Kalender nicht läuft und dass wir irgendeinen Form finden müssen, mit Kalendern zu arbeiten. Ich habe dazu jetzt mal eine Mail an den Request-Tracker weitergeleitet, die der Achim mir weitergeleitet hatte. In Kurzform geht es also darum, dass die Bundespresse da wohl was bei dpa angeleiert hatte. Die haben da so einen Testzugang bekommen für einen dpa-Kalender, den wir uns mal anschauen sollten. Ich bin da leider nicht drauf gekommen mit dem angegebenen Passwort und das läuft heute aus. Kann sein, dass es schon ausgelaufen ist und dass das deswegen nicht geklappt hat. Das wirkte wie ein recht gutes Angebot. Die Anita fand das wohl auch ganz gut. Die Anita Möllering, die Bundespressesprecherin. Und wir werden das am diesen Samstag nochmal thematisieren im Bund-Länder-Presse-Mumble. Das ist ja jeden Monat immer am 8. Ich denke, das wird diesmal mit einer deutlich größeren Beteiligung ablaufen, aufgrund dessen, dass vor kurzem halt auch dieses Bundespressetreffen war. Dann werden wir vielleicht noch ein paar Stimmen dazu hören. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir das dann haben möchten. DPA-Kalenderlösung würde, wie in der entsprechenden E-Mail erwähnt, dann jeden Landesverband und den Bund einen Monatsbeitrag von 39 Euro pro Monat kosten. Das wäre das eine. Mail ist wie gesagt im Request-Tracker, könnt ihr ja dann notfalls noch eventuell im Protokoll nachtragen, habe ich halt gerade erst losgeschickt. Ich habe jetzt das noch nicht so ganz verstanden. Also die DPA hat einen eigenen Kalender und in diesem Kalender wird was aufgeführt? Alles Mögliche, denke ich. Vor allen Dingen können wir da unsere Piratentermine eintragen. So Eckdaten, ne, die man halt braucht, um Kampagnen zu planen, sei es Bundesparteitage, Landesparteitage, Piratenaktionen, entsprechende Conventions wie diese Open End und so weiter, aber auch halt ganz normale Feiertage, Leitmessen, derartige Termine, ne? Das ist halt alles die absolute Grundlage für ein vernünftiges Agenda-Setting. Wenn man eine Kampagne mal gezielt durchplanen will, dann müssen einfach die Termine als allererstes berücksichtigt werden. Der Sebastian Nerz war auch da auf dem Bundespressetreffen. Wir haben ihn darauf angesprochen und er wirkte ein bisschen verzweifelt, weil die Bundes-IT wohl schon seit Urzeiten daran ist, irgendeine Kalenderlösung vorzubereiten und er rechnet dann nicht mit, das mittelfristig irgendwie implementiert bekommen. Also die sind da wohl am Rumfrickeln und fürs Agenda-Setting brauchen wir das einfach ganz unbedingt. Und das ist jetzt wohl die Lösung, die momentan in der Debatte steht. Ich konnte es mir, wie gesagt, persönlich leider nicht angucken, weil ich mit diesen Testzugangsdaten, die der Volker Münch aus Bayern da besorgt hat, nicht reingekommen bin. Das ist momentan der Stand. Also ich denke, wir werden am nach dem Landbundespressemumble am Samstag eventuell noch ein bisschen mehr dazu sagen können. Okay, ja, da hast du uns dann schon mal darauf vorbereitet. Ja, dann rechnen wir mit einem Antrag, der dann da reinkommt und auch eine Evaluation von dem Ganzen, wenn ihr da sowieso einen Testzugang habt, dass ihr dann auch genau sagen könnt, das und das ist der Nutzen. Ja, und die zweite Sache wäre, dass die Nina Galla da einen sehr interessanten Vortrag gehalten hat auf dem Bund-Länder-Presse-Mumble, auf dem Bundespressetreffen. So. Und zwar ging es darum, wie man so eine Konzeption von so einer Kampagne grundsätzlich mal so anlegt. Gerade vor dem Hintergrund der eben durchgeführten GEMA-Kampagne halte ich das für sehr interessant und ich würde mich sehr freuen, wenn der Vorstand sich das gelegentlich mal reinpfeifen könnte, wie das also aussehen kann, wenn man so eine Kampagne wirklich mal gezielt durchplant. Das ist ein ganz einfaches Planungsraster. Da steht halt einfach ein bisschen was drin, was man so berücksichtigen sollte. Man kann da sicherlich auch andere Raster nehmen, aber das hier ist einfach eingängig und gut verständlich aufbereitet und das haben wir jetzt schon mal. Den Link, den ich da gerade reingepostet habe, ist die PowerPoint-Präsentation, die Nina dann auf SlideShare.net eingestellt hat. Also ihre PowerPoint-Folien, mit denen sie diesen Vortrag unterhalten, die sind schon recht aussagekräftig. Und ich habe dann auch nochmal in diesem Dokument hier die Headlines halt einfach zusammengefasst. Das ist einfach relativ selbsterklärend. Denn ich denke einfach, es ist ein nötiges Hintergrundwissen, dass man einfach eine neue Position haben sollte. Okay, ja, ich denke, das ist vielleicht eine Sache, die Ralf, Chrissy und Fitz mit euch, denke ich, besser machen können im kleinen Kreis, als jetzt der ganze Vorstand. Denke ich auch. Teil des Vorstands hat es ja nicht unbedingt als Kernaufgabengebiet, aber danke für die Information. Ja, und danke für die Links. Schau mir das auf jeden Fall mal an. Vielleicht könnt ihr die ja mitnehmen und an Chrissy weiterleiten. Ja, genau. Werde ich machen. Gut, dann würde ich vorschlagen, machen wir weiter mit dem Ticket 1, 2, 3, 4, 6. Ich glaube, das ist keine richtige Ticketnummer. Das wäre irgendwann 2010 oder so. Nichtsdestotrotz, es handelt sich um ein Ticket über die Übernahme zu den Kosten für den Gesundheitskongress. Dieser soll am 2. und 3. Februar 2013 in Essen im Unperfekthaus stattfinden. Dafür werden beantragt 1.150 Euro. Da sind jetzt einige Leute, die vielleicht was vorstellen wollen. Ihr habt das Wort. Ja, hallo erstmal. Gut. Ja, wir wollen den Gesundheitskongress am 2. und 3. Februar im Unperfekthaus in Essen stattfinden lassen. Und die Eintrittspreise für das Unperfekthaus sowie das Essen müssen die Teilnehmer selber tragen. Und wir brauchen halt für die Übernahme der Verpflegung für die Pressevertreter ein Budget von 200 Euro. Das ist ein Verbrauchsbudget. Also das heißt, wir werden wahrscheinlich nicht alles davon verbrauchen. Dann haben wir Kosten für Referenten, weil es sind externe Referenten. Die brauchen zum Beispiel den Eintritt oder auch der ein oder andere mal die Fahrkosten ersetzt. Das sind 600 Euro. Dann gibt es noch einen Bereitstellung eines Bedarfsbudgets von 50 Euro für so kleinere Sachen, zum Beispiel Papier oder Druckerpatronen oder ähnliche Klamotten. Ja, und da kommen wir dann auf insgesamt ungefähr 1.350 Euro. Auf der Veranstaltung werden 70 Personen erwartet. Wir haben schon eine prall gefüllte Referentenliste und die Veranstaltung, sollte man noch etwas sagen, dazu ist eigentlich schon seit mehr als einem Vierteljahr geplant. Durch die Änderungen hier auf Landesebene, was den Bezug auf Veranstaltungen betrifft und das Flauschkommen-Malheur und ähnliche Klamotten, ist halt die Veranstaltung hat sich so etwas länger hingezogen. Und wir haben uns vorher mit der AG Events besprochen, ob wir die Veranstaltung durchführen können. Und es ist denen auch lieb. Der einzigste Kritikpunkt, das wollen wir direkt offen hier sagen, der kam, war halt der Zeitpunkt. Ist natürlich im Februar, eine Woche nach der Aufstellungsversammlung, nicht der schönste. Das ist allerdings, gebe ich zu bedenken, dass das halt ein Bundesthema ist. Und ja, was gibt's dazu noch zu sagen? Ja, ist ein Bundesthema und dass der Termin, also auch ein Beschluss, ist halt aus den betroffenen AGs und den wollen wir jetzt so umsetzen. Gut, okay. Danke ich dir schon mal für die Vorstellung. Es ist ja vor allen Dingen auch ein Bundesthema, hast du ja gesagt. Habt ihr beim Bund angefragt, ob er auch Teile der Kosten übernimmt? Also, zu diesem Bezug habe ich mit Swanhild, unserer Bundesschatzmeisterin, Rücksprache gehalten. Das gleiche gilt auch für Johannes Ponada, den Bundesgeschäftsführer. Die Swanhild, also der Bund ist nächstes Jahr ziemlich pleite, kann man mal einfach so sagen. Der braucht seine Kosten für die Parteitage, die anstehen und für den Wahlkampf. Und deswegen gibt es für die innerparteiliche Meinungsbildung, war dieses Jahr auch nur ein geringes Budget von 2.500 Euro. Und das wird sich in den nächsten Jahren auch, wenn überhaupt, in dieser Größenordnung wiederfinden, welches also für diese Veranstaltung zuständig wäre. Und da gab es halt ganz klar die Bitte, auch nochmal die Ansage, dass bitte möglichst in einer Landesgliederung stattfinden zu lassen. Das zweite ist, es ist nicht, was man wir auf anderen Veranstaltungen auch vielleicht falsch gemacht haben. Ich erinnere kurz daran, ich habe das Sozialcamp, das Bundesbarcamp und die Euvicon mitveranstaltet. Da haben wir teilweise aus unterschiedlichen Gliederungen, das ist aufgrund der Tatsache, wie der Bund das gerne abgerechnet haben möchte, nicht so gerne gesehen. Ja, und deswegen haben wir das bei euch an der Gliederung angeschränkt, weil auch NRW der natürlich finanzstärkste Landesgliederung ist. So, fürs Protokoll, der Carsten ist jetzt ebenfalls anwesend. Namen Carsten. Ja, mein Carsten. Gut, gibt es weitere Fragen an die Antragsteller? Ja, von meiner Seite. Die erste Frage ist kurz zu dem Solidarprinzip. Es ist herangetragen worden an mich, dass das nicht mehr möglich wäre, aus Gründen oder von Seiten des Bundes. Also die Sache ist, es hängt mit der Abrecht zusammen. Wir können das Solidarprinzip, wie wir es bisher gemacht haben, nicht mehr durchführen, weil wir sonst die Veranstaltung wirtschaftlich Geschäftsbetrieb führen müssen. Ja, das ist ja nicht das Problem. Grundsätzlich ist das ja möglich. Es ist einfach nur die Tatsache, dass es dann aufgezeichnet werden muss. Also ihr müsst halt aufzeichnen, wer was bezahlt, genau, und was er ausgibt. Und dann ist das Solidarprinzip durchaus möglich. Also ich wollte halt nur sagen, ich finde es schade, wenn es aufgrund der Aufzeichnung ausfällt, weil es ja in den letzten Veranstaltungen doch sehr gut funktioniert hat. Und ich das ein tolles Prinzip finde, gerade bei den Piraten. Ja, das ist, hat ja einfach auch, wir müssen das, die Eintrittspreise, also der Hintergrund, wir hatten das auf den letzten Veranstaltungen halt einfach schlichtweg falsch gemacht. Es gibt zwei Möglichkeiten, so eine Veranstaltung, das solidarische Prinzip zu finanzieren. Die erste Möglichkeit ist leider abgefahren. Das wäre, man berichtet vorher ein Budget, also man so eine Kostenstelle ein für dieses Camp, startet dann eine Spendenkampagne, so dass die Leute gezielt für die Veranstaltung spenden, ja, und dann generiert man aus diesem Spendengeld die Veranstaltung. Das war jetzt nicht möglich. Wäre die einfachste und die sauberste Methode und auch für uns die beste Methode, weil halt jede Spende halt durch die Parteienfinanzierung verdoppelt wird. Die zweite Möglichkeit, wie die von dir angesprochene Abrechnung über einen sogenannten wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, ist natürlich ebenfalls möglich in Kürze der Zeit und aufgrund der Situation, dass wir uns da alle noch nicht so mit auskennen und dass natürlich ein erheblicher Mehraufwand zur Abrechnung der einzelnen Posten. Schließlich müssen wir ja die Teilnehmerbeträge und Spenden trennen, jede Ausgabe einzeln erfassen und dazu auch noch Steuern bezahlen. War das jetzt etwas kurzfristig und wir haben uns deswegen davon Abstand genommen. Dann wird das sicherlich für eine spätere Veranstaltung nochmal zu bedenken geben können. Ich muss dir leider auch da nochmal widersprechen. Also einmal zum Thema Steuer bezahlen, das lässt du außen vor, das hat damit gar nichts zu tun. Das nächste ist aufzeichnen. Zumindest mir wurde es so zugetragen, dass das in den letzten Veranstaltungen aufgezeichnet wurde, wer welchen Betrag bezahlt hat. Und das jetzt nochmal nach Spende beziehungsweise nach Eintritt dann zu gliedern, muss man ja nicht, weil es ist ja ein Solidarprinzip. Jeder bezahlt ja seinen Eintritt. Alles ist als Eintritt gewertet. Und dann entsprechend die Kosten dagegen aufzuschreiben. Also das fände ich jetzt vom Aufwand her relativ gering. Und der Zeitfaktor ist ja beim Eintritt quasi dann, fällt er an. So wie beim letzten Mal auch. Also, aber was tut das jetzt zur Sache? Mal nur nebenbei. Wir haben das Solidarprinzip nicht hier am Rauf. Ich weiß gar nicht, warum du das überhaupt ansprichst. Das war einfach von der Veranstaltung, ja. Es gibt halt auch beim Bundesbarcamp, ja. Da war es ziemlich sicher, dass wir über 100 Leute dort hatten, die wir auch da haben. Da wir den Gesundheitskongress das erste Mal veranstalten und nicht genau wissen, ob wir zwischen 30 oder 50 oder vielleicht 100 oder auch 70 Leute landen. Also wir haben geschätzt, Pi mal Daumen, meistens sind wir mit den Schätzungen richtig gelegen, dass es 70 Leute waren, Vergleichswerte. Beim Sozialkampf waren es 85, beim Bundesbarcamp waren es über 140 und auf der Euvicon waren wir auch bei 120 Leuten. Da ist das halt, deswegen sind wir da erstmal sehr vorsichtig an die Sache rangegangen und natürlich, wie gesagt, dass diese ganzen Änderungen, du musst das überlegen, wir hatten das jetzt noch nicht, ja, jetzt auf Solidarprinzip nochmal zurückzutun, kommen, da brauchten wir halt jetzt einfach nochmal ein bisschen Zeit, um da auch mal mit zu machen. Außerdem bin ich jetzt hier auch wieder mit einem in Teil 9 Orga ran. Das ist natürlich dann auch nicht so einfach jetzt alles. Ja, also das Ding ist halt auch, wir sind halt alle keine Schatzmeister und keine Profi in solchen Abrechnungen. Und uns wurde auch ans Herz gelegt, dass wir da sehr genau sein müssen, weil in der Vergangenheit die Abrechnungen nicht ordnungsgemäß zuteil waren. Und das nach meiner Info war es, ist es zum Beispiel so, dass wir das mit dem Solidarbetrieb auch nicht so einfach machen können, weil jeder, der quasi mehr als den eigentlichen Eintritt bezahlt, muss das gesondert als Spende wieder angeben. Und das ist bürokratisch schon ein ordentlicher Aufwand und das muss man entsprechend vorher gut durchplanen mit jemandem, der sich damit gut auskennt. Ich möchte noch ganz kurz ergänzen, wir waren auch bei dem Schatzmeistertreffen, also wir haben uns auch so ein bisschen erkundigt und waren da nicht ganz untätig. Ja, die haben uns einfach dringend von abgeraten. Mal ganz nebenbei, es ist ja nicht, dass wir das nicht machen wollten. Ich möchte bitte zu bedenken geben, dass das solidarische Prinzip, was wir auf den anderen Veranstaltungen angewendet haben, außer dem Sozi-Camp, ja, auf den Mist von Johannes Bonado und meiner Wenigkeit und noch ein paar anderen Leuten beruht, ja. Ja, darum, also ich finde es ja schade, also ich bitte versteht das bitte nicht falsch. Ich fand es schade, als ich gehört habe, dass das eben nicht gemacht werden kann und aus diversen Gründen nicht möglich ist. Und da habe ich gesagt, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich verstehe, wenn ihr Sorge habt, aber es ist einfach eine sorgfältige Aufzeichnung. Der Mehraufwand ist jetzt nicht so groß. Ich fand es halt einfach schade. Und dahingehend war meine Frage, warum das Solidarprinzip da wegfällt. Wenn ihr das nicht wollt, es ist ja eure Entscheidung. Ihr organisiert es ja. Es war einfach nur an der Stelle jetzt Fragen zur Veranstaltung. Habe ich gedacht, könnte ich diese Frage anbringen. Wir können das damit aber auch gerne abschließen. Vorschlag von mir wäre, das mal in einer extra Orga-Sitzung zu besprechen vielleicht, weil es gehört jetzt nicht so unbedingt hierhin. Wenn das gewünscht ist. Oder Steffi, dass du es vielleicht mal erklärst in einer extra Sitzung. Ich finde schon, dass das hier hingehört, weil hier kommt ein Antrag, dass wir diesen Gesundheitskongress finanzieren sollen und wir sollten schon darauf achten, dass alle Piraten und alle Interessierten die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen, unabhängig welche Mittel sie haben. Und da hat das Solidarprinzip eigentlich wunderbar funktioniert in der Vergangenheit und deshalb sollten wir schon versuchen, sicherzustellen, dass sowas oder Ähnliches auch stattfinden kann. Ja, das habe ich auch nicht gemeint. Ich meine jetzt der technische Vorgang, Steffi ja versucht hat zu umreißen und der da auch erwidert wurde, dass das vielleicht nochmal gesondert irgendwo besprochen wird, weil das scheint ja ein bisschen komplizierter zu sein. Also ich möchte nochmal kurz darauf hinweisen, wir haben uns mit mehreren Schatzmeistern kurz geschlossen, unter anderem auch mit der Schwanenheld, und die haben uns im jetzigen Zeitpunkt davon abgeraten, das so zu machen, wie es bisher gemacht wurde und auch, dass wenn wir es machen wollen würden, im jetzigen Zeitpunkt nicht so einfach wäre. Es ist nicht so, wiederhole jetzt nochmal, was Thomas gesagt hat, dass wir das nicht wollen. Wir hatten das von Anfang an eigentlich mit in der Planung, dass wir das wieder so machen. Allerdings kam dann diese neue Finanzierungsgeschichte dazu, die das Ganze halt einfach verkompliziert. Das ist nicht so, dass was wir sicherlich auch machen werden, ist, das haben wir auch bei dem Sozialpiratencamp gemacht, dann entsprechend dann so eine Art Bedürftigenkasse, klingt jetzt ein bisschen negativ, aber Vertrauenskasse aufgemacht. Und das hat ganz gut funktioniert vom Prinzip. Also zumindest für die Eintrittsgelder, die immerhin auch 22 Euro sind, die kriegt man damit ganz gut abgedeckt, denke ich. Genau, weil das kriegt ja keinen zu interessieren, wo ich mein Geld hinstecke, ob das jetzt irgendwie ein Glas ist oder sonst wo. Ganz genau, dann ist das so in der kurze Dienstweg an der Stelle. Also ich denke, wenn wir da Solidarität haben wollen, das kriegen wir dann auch darüber geregelt, ein bisschen informeller. Aber ich denke, es wäre sehr schade, jetzt die Veranstaltung daran jetzt scheitern zu lassen, weil wir das jetzt vom Formalfu her nicht hinbekommen haben. Also das finde ich ein bisschen schade. Nein, für mich ist es eigentlich nur eine Sache, ich würde gerne für diesen Antrag stellen, aber unter einer Voraussetzung, dass wir uns und ihr euch mit Steffi zusammensetzt, wie wir sicherstellen, dass wir ein irgendwie geartetes Solidaritätsprinzip dort mit implementieren. Das ist ganz wichtig und ich möchte auch nochmal auf diese Geschichte mit dem Glas oder Kiste oder wie man das dann auch immer nennt, nochmal zu sprechen kommen. Hat Swanhild letzten Endes wieder genau das erreicht, was wir bei den letzten Veranstaltungen auch hatten. Wir haben in NRW eine Veranstaltung, wo in Anführungszeichen Eintrittsgelder, Spenden, wie auch immer, anonym in irgendeine Kiste fließen, die nirgendwo aufgezeichnet werden, und das kann uns in in irgendeinem Moment mal zu einem Verhängnis werden, wenn nämlich tatsächlich mal einer vom Finanzamt die Tür betritt und diese Kiste sieht und das in keiner Aufzeichnung des Landesverbandes jemals auftaucht, dass diese Kiste existiert hat. Gut, aber ich denke, das Angebot, dass wir uns da zusammensetzen, das sollten wir dann auf jeden Fall auch machen. Also da spricht sicherlich von unserer Seite auch nichts dagegen. Also wie gesagt, wir wollen das auch ganz gerne so machen. Wir haben ja sogar schon die einzelnen Pakete fertig gemacht und waren dann auch ein bisschen selber enttäuscht, dass wir das dann so nicht hinbekommen haben auf Abraten dann der entsprechenden Person. Nein, also wir können das auf jeden Fall machen. Ich möchte euch dahingehend auch unterstützen. Es ist wirklich nicht schwierig, diese Aufzeichnung zu führen. Der Bund sperrt sich dagegen noch ein bisschen, weil die müssen das letzten Endes verbuchen, diese ganze wirtschaftliche Geschäftsbetriebsgeschichte. Aber das ist eine andere Sache. Da setze ich mich gerne nochmal mit denen auseinander. Aber das müssen wir so abwickeln. Ja, das gerne. Kriegen wir auch hin. Nee, kriegen wir hin. Also wirklich, also das wäre so total toll, weil das würde uns auch helfen, ne? Und ich denke mal, das hilft den Leuten allgemein, ne? Also das Prinzip da umzustellen ist kein Problem. Wir müssen halt auch darauf achten, ganz kurz, wir wissen nicht, wie das mit den halt mit den Kosten. Das ist halt schwierig, auch bei der Veranstaltung zu berechnen, aber das können wir dann da mal im Detail klären, ne? Genau, sprich mich die Tage nochmal an, dann setzen wir dazu einen Termin an. Wir entwerfen eine Tabelle dafür, wie ihr das aufzeichnet am besten. Das ist wirklich ganz einfach. Und dann sind wir da auf jeden Fall sauber abgesichert. Okay, gibt es seitens des Vorstands weitere Fragen? Ich würde jetzt hier gerne ein bisschen vorwärts kommen, weil wir noch nicht mal bei der Hälfte von allem sind, was wir heute beantragen müssen. Also deswegen jetzt die Frage, sind wir jetzt in dem Punkt noch dringende Fragen, die den Beschluss jetzt in Frage stellen, oder wünscht jemand die Vertagung des Ganzen? Ich habe nur noch eine kurze inhaltliche Frage, weil ich mir jetzt den Link nochmal angeschaut habe. Und zwar steht unter Antrag 4 Übernahme der Unkosten für Referenten, Budget 600 Euro, steht nochmal drin Gesamtbudget Piratenstreaming in Klammern und dann 1528. Ist das dann nur ein Schreibfehler oder? Welcher Antrag ist das? Das ist dieser Link zu eurem Finanzplan. Und dann in dem Bereich Antrag 4 Übernahme der Unkosten für Referenten. Steht unter diesem Fließtext. Ja, sorry, das ist noch alt. Das war noch mit dem Budget, mit dem Angebot von dem Piratenstreaming. Gut, das wollte ich wissen. Also aktuell ist es oben. Gut, also 1150 Euro stehen jetzt hier zur Debatte. So, gibt es jetzt seitens des Vorstands noch Klärungsbedarf oder können wir zur Abstimmung dazu kommen? Dann stelle ich fest, wir kommen zur Abstimmung. Wer ist für diesen Antrag? Dann bitte ich um Aussage. Für. Ja, jetzt. Ich bin ebenfalls dafür. Ja. Daniel ist dafür. Ich bin auch dafür. Jörg Carsten, von euch habe ich noch nichts gehört. Ja. Du hast noch nicht die richtige Frage gestellt. Doch, ich habe gefragt, wer ist dafür? Und ja, merkst du was? Gut, alles klar. Gut, dann Gegenstimmen, Enthaltung. Jo. Eine Enthaltung. Dann ist dieser Antrag angenommen. Dankeschön. Hey, vielen Dank an euch. Super, vielen Dank. Okay, die nächsten sind, glaube ich, alles zusammenhängende, ne? Die hören dazu. So, dann kommen wir zum Antrag 69721, Rückzug des Finanzantrags bezüglich Streaming. Das gehört dazu, wie gerade schon gesagt. Okay, also der ist zurückgezogen. Ich habe die fürs Protokoll aus der letzten Sitzung übernommen, aber da kam ja der Rückzug und diese Gesamtfinanzierungssumme. Ich habe es nicht mehr geändert, das habe ich nicht mehr geschafft, sorry. Gut, dann ist dieser Antrag abgewiesen oder zurückgezogen. Welchen Status haben wir denn jetzt noch? Zurückgezogen. Zurückgezogen. Moment. Es sind jeweils fünf Anträge. Also es sind fünf Anträge. Der erste Antrag ist, dass der Landesverband formell zustimmt, damit das über die Partei versichert ist und gegebenenfalls Thomas Küppers beauftragt wird. Der zweite Antrag ist, jetzt muss ich gucken, der zweite Antrag ist ein Ersatzantrag, weil vom Landesvorstand von euch gesagt wurde, da sollten wir nochmal an die Kosten ran. Da haben wir jetzt mit dem Ali Kaya gesprochen, der würde mit zwei Helfern das übernehmen. Die Kosten sind da aufgeschlüsselt. 19 Euro Eintritt am Freitag und dann 6x 23 Euro Eintritt UPH werden insgesamt, ach, jetzt muss ich gucken, 350 Euro. Das Budget ist ebenfalls als Bedarfsbudget geplant. Das heißt, alles, was nicht ausgegeben wird, fließt wieder zurück. 350 Euro liegt momentan 5 Euro darüber. Der dritte Antrag ist das mit den Pressevertretern über 200 Euro. Der vierte Antrag ist das Referentenbudget. Und der fünfte Antrag ist das Materialbudget von 50 Euro. Aber wir haben das Gesamtbudget gerade genehmigt, oder? Also haben wir das die alle sozusagen. Ja, so sehe ich ja, das sagen, ist so durch, ne? Eben. Ja, deswegen, also sehe ich die als gegenstandslos und werde die abweisen oder jetzt zieht die zurück. Nein, die Anträge sind so formuliert, dass sie jeden einzelnen Posten separat beantragt haben und dementsprechend haben wir, da wir das Gesamtbudget genehmigt haben, jetzt alle Anträge genehmigt. Okay, danke Ralf. Gut, jetzt habe ich es auch verstanden. Zur Erklärung, ich hatte den Antrag auseinandergepflückt für den Fall, dass ihr eins der Module ablehnen wollt, um es für den Umlauf, wofür es ja ursprünglich geplant war, leichter zu machen. Jetzt ist alles gut. Der eine ist zurückgezogen, der andere genehmigt und damit ist der Thomas auch beauftragt. Ja, und somit auch berichtsfähig für die Veranstaltung. Pflichtig. Vielen Dank. Pflichtig, nicht fähig, oder? Pflichtig. Und ja, ja, dann habe ich nochmal korrigiert. Pflichtig. Und wir sind damit auch deutlich über die Hälfte. Dann weiter geht's in 708. So, 708, Zeile 708, genau. Das ist Ticket Nummer 69756, Antrag auf Zuschuss zur Durchführung einer Weihnachtsfeier. Ja, zurückgezogen. Dann da kann geht das schneller, als du dachtest. Ja, alle anderen Anträge ebenfalls zurückgezogen? Nein. Schade. Gut, dann sind wir jetzt bei Ticket Nummer 69851. Finanzantrag, Piratenbüro in Iserlohn im Märkischen Kreis. Antragsteller sind Achim Ossenberg, Julian Bogdanski, Hugo Travni und Christian Pohlmann. Inhalt ist ein Piratenbüro in Iserlohn, das liegt im Märkischen Kreis. Es wird beantragt, das als dezentrale Geschäftsstelle zu führen. Größe etwa 45 Quadratmeter plus nochmal 20 Quadratmeter für eine Küche und 25 bis 30 Quadratmeter für Kellerraum und Toiletten. Kaltmiete monatlich 50 Euro, Nebenkosten monatlich 150 Euro, somit ein Gesamtbetrag monatlich von 200 Euro. Im Hintergrund kann ich sagen, dass da bereits Spenden zweckgebunden eingegangen sind in Höhe von 500 Euro. Ja, es geht halt um die Anmietung. Ist dazu Redebedarf? Keine Verträge aufgrund von Spendenzusagen. Also der Hintergrund ist ja, dass wir als Vorstand auf die Kreise und Piratenbüros und wir nicht alles zugegangen sind, mit der Bitte, dass sie sich nach dezentralen Geschäftsstellen für den Landesverband umschauen. Das heißt, hier wird halt auch gefragt, ob diese Räumlichkeit dafür genutzt werden kann. Und wenn wir sagen ja, dann ist die Frage, ob wir uns in welcher Höhe an den Kosten dafür beteiligen, weil wir das als dezentrale Geschäftsstelle des Landes nutzen wollen und inwieweit dann vielleicht restliche Beträge durch den Kreis gedeckt werden. Es gab bereits eine Aussprache mit den Piraten im Märkischen Kreis zusammen mit Steffi. Und wir haben ja auch so ein Finanzierungskonzept noch im letzten Vorstandsperiode gehabt, wo wir gesagt haben, okay, wir machen eine Bürgschaft für ein Jahr und setzen quasi die unter der Voraussetzung, dass der Spendeneingang innerhalb dieses Jahres 150% der Kosten beträgt und sodass das dann danach selber lauffähig ist. Hierzu ist nochmal zu sagen, dass die Kündigungsfrist für diese Räumlichkeit 4 Wochen beträgt für uns und durch den Vermieter von 12 Monaten. Sind wir soweit durch, dass wir jetzt schon alle Satelliten gesetzt haben? Haben wir uns überhaupt schon entschieden, was wir machen wollen? Wo die sind? Nein, deshalb würde ich diesen Antrag auch gerne vertagen. Ich hatte ja den Hut aufgesetzt bekommen, mich darum zu kümmern. Wir haben ein Team gebildet, was das getan hat. Wir haben die verschiedenen Kreise und Piratenbüros und Mandatsträger angeschrieben, was wir vorhaben und haben Rückläufer bekommen. Einer davon ist auch aus dem Märkischen Kreis, nämlich aus Iserlohn, genau dieser. Wie auch der Antrag, der gleich noch kommt, als nächstes, nämlich aus Köln. Und dementsprechend würde ich das gerne so weit vertagen, bis ich die Sachen alle zusammengestellt habe, euch vorgestellt habe, weil es sollte ja dann ein Gesamtkonzept sein für die Satelliten und da sollten wir in der Phase noch nicht entscheiden, welcher Ort als Satellit stattfindet und welcher nicht. Ja, klingt für mich vernünftig. Also ich kann dem insoweit folgen, dass hier in dem speziellen Antrag ja um das Budget für diese dezentrale Geschäftsstelle gebeten wird. Allerdings habe ich in der Rücksprache mit den märkischen Piraten halt mitbekommen, dass hier gewünscht wird, auch für den Kreis etwas anzuschaffen. Der Achim ist selber hier, vielleicht mag der ja selber noch was sagen. Scheint nicht der Fall zu sein. Also ich stimme bereit zu. Also ich folge dem Ganzen auch soweit, bis darauf, dass ich auch davon ausgegangen bin, dass der Märkische Kreis dieses Büro sowieso wünscht und wir auch eine Planung dazu besprochen hatten in dieser Rücksprache, wie das Ganze finanziert werden kann. Ja, auch unabhängig davon, ob es jetzt als Satellit benutzt wird oder eben nicht. Also ich finde das ein ziemlich geniales Angebot, also rein finanziell gesehen. Ich kenne da die Räumlichkeiten ja nicht, aber davon mal ab. Wenn die Iserlohner Piraten das gestemmt kriegen, dann ist es ja in Ordnung. Also würde ich annehmen, obwohl es dann natürlich nicht als Landesgeschäftsstelle gilt automatisch oder als Satellit. Alex, vielleicht kannst du noch mal kurz dieses Prinzip erwähnen, der Zusage des Landesverbandes, die wir dann machen würden, so wie wir das in der Rücksprache mit dem Märkischen Kreis auch besprochen hatten. Ja, das ist halt, das haben wir damals entworfen, als wir die Geschäftsstelle in Aachen angemietet haben. Das ging halt dann auch über Spenden. Das heißt, wir haben den Vertrag unterzeichnet. Also die Idee ist halt, dass der Landesverband erstmal begrüßt, wenn so eine Geschäftsstelle da ist und das halt auch absichern möchte, indem er halt ein Jahr diese Miet- und Nebenkosten garantiert zu übernehmen. Und gleichzeitig die Piraten sich vor Ort verpflichten, 150% dessen, was an monatlichen Kosten ansteht, selber zu entrichten, um sich halt selber auch einen Puffer aufzubauen, falls die Einnahmen durch Spenden irgendwie mal schwanken. Sollte es innerhalb dieses Jahres nicht zu diesem Budget letztendlich kommen, also zu 150% der Jahreseinnahmen, also so, dass für ein halbes Jahr dann quasi noch gedeckt ist am Ende des Jahres, dann wird der Vertrag gekündigt durch den Landesverband und andernfalls wird das halt einfach weitergeführt, so lange bis das Budget quasi so ist, dass es nicht mehr die Kündigungsfrist die Mietkosten deckt. So, jetzt ist aber der Achim nochmal da. Vielleicht kann der Achim jetzt nochmal was sagen. Ja, schönen guten Abend. Hattest du gerade schon ganz richtig dargestellt, wir hatten einmal einen Antrag gestellt auf dezentrale Geschäftsstelle und dazu einen Antrag auf Finanzhilfe, damit wir dieses Büro überhaupt mieten können. Wir wollen das auf jeden Fall mieten, unabhängig davon, ob ihr da jetzt die dezentrale Geschäftsstelle draus macht oder nicht. Also gilt dann im Grunde der zweite Antrag, dass wir gerne finanzielle Unterstützung von euch haben wollen, beziehungsweise eine Zusage, dass das überhaupt mal ans Laufen kommt, dass wir das Büro auf jeden Fall mieten können, weil es eben ein sehr genial gutes Angebot ist. Gut, also Carsten, Ralf, ihr hattet euch ja gerade anderweitig ausgesprochen. Was könnt ihr denn dazu sagen, um diese Sachen jetzt zu ermöglichen? Ja, das heißt, verstehe ich das richtig, dass das dann halt finanziert wird durch den Kreis? Genau. Also wir als Landesverband geben eine Bürgschaft für ein Jahr, dass das bezahlt wird. Und die Bürgschaft hört dann nach einem Jahr auf. Und in der Zeit muss dann halt für ein halbes Jahr dann wenigstens darauf folgend schon ein Puffer da sein, um halt die Mieten und Nebenkosten zu zahlen. Dann ist das ja ein anderer Antrag. Dann ist das ja kein Thema. Dann ist es ja nicht aus dem Thema Konzept Landesgeschäftsstelle und Satelliten. Genau. Carsten, wie sieht das bei dir aus mit diesem Finanzierungskonzept? Ja, wenn wir jetzt archig werden, würden wir sagen, okay, machen wir für den Kreis. Der Kreis kommt selber dafür auf und hinterher setzen wir uns mit dem Konzept einfach als Land damit rein. Ja, also ich glaube, wenn wir dann sagen, okay, dezentrale Geschäftsstelle, nehmen wir das auch, dann müssen wir natürlich übereinkommen, wie hoch dann überhaupt die Anteile sind, die wir bereit sind, für eine dezentrale Geschäftsstelle zu zahlen. Ich weiß nicht, ob Ralf da schon mit der Gruppe ein Konzept ausgemacht hat, was man denn ausgeben möchte. Nein, Finanzkonzept haben wir noch gar nicht gemacht. Da wollte ich jetzt, wenn wir die Rückläufer haben, erst nochmal mit euch drüber sprechen, um überhaupt mal einen Budgetrahmen zu definieren. Weil man kann sich viel vorstellen, aber man sollte nicht ins Blaue entwickeln, was die Finanzen angeht. Okay, so hat jeder verstanden, wie das Finanzierungskonzept mit der Bürgschaft läuft? Oder hat jemand das noch nicht verstanden? Ja, verstanden schon, aber ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir das letztes Jahr so gemacht haben mit den 150%. War das in diesem verklausulierten Text drin? Ja, genau. Aha. Ja, also was ich nur will ist, ja klar, Kreis kann tun und lassen, was er will im Prinzip. Ich will aber nicht, dass das Einfluss hat, direkten Einfluss hat auf das Konzept Landes. Ja, es ist eine Möglichkeit, ja, man kann das machen, aber ich will nicht, dass wir uns selber dadurch zwingen, es dort auch direkt machen zu wollen oder zu müssen. Nein, da, so sieht das Konzept auch nicht aus. Das Konzept fragt jetzt genau das an, wo sind überhaupt Möglichkeiten, wo sind personelle Ressourcen, wo sind räumliche Ressourcen schon vorhanden, wo besteht Interesse, sowas zu machen, und das wird transparent dann auch dargestellt, und dann haben wir ja die eher die Motivation, genau da was hinzumachen, wo der Bedarf ist, ja, und wo es eigentlich in der Fläche auch Sinn macht für eine Landesgeschäftsstelle. Okay, dann Achim, hast du noch einen zweiten Antrag eingereicht zusätzlich zu dem, sodass wir das auch jetzt verabschieden können? Und sonst müssen wir jetzt gerade einen neuen Antrag irgendwie daraus noch zurechtfummeln. Ja, der Achim hatte ja so formuliert: Für ein Piratenbüro in Iserlohn, Märkischen Kreis. Diesen Antrag stellt er neben dem bereits im Zuge des Konzeptes der Schaffung dezentraler Geschäftsstellen gestellten Antrag. Okay, genau. Und den hat er ja an das Team gestellt. Alles klar. Ich würde gerne nochmal den Achim fragen, die Zuschauerfrage gern aufgreifen quasi. Warum es denn so günstig ist? Ich weiß, wir haben da schon drüber gesprochen, aber das können wir in der Runde vielleicht nochmal anmerken. Ja, gerne. Das ist deswegen so günstig, weil es eine ehemalige Pizzeria ist, die mehrere Inhaberwechsel hatte und deswegen nicht mehr als Pizzeria überhaupt vermietet werden kann oder überhaupt als gastronomischer Betrieb, und steht schon längere Zeit leer. Und damit das Ganze nicht der Verwüstung anheimfällt, möchte der Vermieter es lieber für einen preiswerten Euro weggeben, als dass das Ding tatsächlich total versaut. Und deswegen hat er gesagt, 50 Euro kann ich beim Verwalter, also der Verwalter beim Besitzer durchdrücken. Das geht, damit es überhaupt bewohnt ist und nicht weiter zerstört wird. Frage, ist der Pizzaofen noch drin? Das ist das Erste, wonach ich geguckt habe und war ganz enttäuscht, der ist leider nicht mehr da. Aber die Dunstabzughaube, also mit dem Toupet sollte man da nicht runterstehen. Was mache ich denn jetzt mit meinen 10 Kilo Pizzamehl? Ja, damit haben wir die Frage auch beantwortet. Gut, dann würde ich jetzt gerne zur Abstimmung kommen. Wer ist für die Annahme dieses Antrags? Ich bin auch dafür. Ich bin ebenfalls dafür. Ja. Sprach doch lieber andersrum. Okay, wer ist dagegen? Das ist krasses, ne? Ja, ja, genau. Wer ist dagegen? Enthaltung? Okay, dann ist das einstimmig. Schön. Herzlichen Glückwunsch. Dann bedanke ich mich bei euch im Namen der Märkischen Piraten. Vielen Dank. Den Vertrag lässt uns dann zukommen, ne? Der ist unterwegs, der müsste spätestens morgen bei euch sein. Alles klar, danke. Dann hoffe ich mal für dich, dass der in der Pizzaschachtel steckt, sonst nehme ich nicht an. Ja, sowas Ähnliches. Gut, dann kommen wir jetzt zum Antrag 70227. Antrag an das an den LV zur Vorstandssitzung am 6.12. KV. Der Kreisvorstand Köln ist der Antragsteller. Ist jemand da? Ja, der Thomas selber ist da. Dann bitte klär deinen Antrag kurz. Ja, ich würde vielleicht ganz gerne noch, die Larian ist mit drin, das ist die Manuela, wenn der Tom noch kurz Lust hat, mit hochzukommen, weil die sind alle daran beteiligt ein bisschen. Ja, ist da. Hervorragend. Ja, soll ich den Antrag nochmal kurz vorlesen? Warte eine Sekunde. Ja, also Kern des Antrages ist, der Landesvorstand möge beschließen, dem KV Köln zur Umsetzung des Landesgeschäftsstellenkonzeptes mit Satelliten einen monatlichen Betriebskostzuschuss zur Kreisgeschäftsstelle Köln von mindestens 300 Euro für das Jahr 2013 zu sagen. Kern ist, wir suchen schon das ganze Jahr über eine Kreisgeschäftsstelle. Es sind dort auch relativ weit vorne, was Objekte anbetrifft, was Mitarbeit anbetrifft. Jetzt haben wir ja vor einiger Zeit erfahren, dass ihr in dem Rahmen ja auch dezentrale Satelliten und sowas sucht. Und wir haben hier in Köln ein etwas anderes Problem, als das vielleicht in Iserlohn oder in etwas kleineren Städten oder Kreisen ist, dass wir hier einfach eine sehr, sehr hohe Mietpreise bezahlen müssen. Das ist einfach so, das ist, wird in Düsseldorf nicht viel anders sein oder es wird in anderen Metropolen auch nicht so sein, genauso sein. Und deswegen sind wir jetzt auch aufgrund der langen Suche, die wir jetzt schon hinter uns haben, wir haben Anfang des Jahres beschlossen, dass wir hier eine Kreisgeschäftsstelle machen, zu dem Schluss gekommen, dass wir das nur schaffen, wenn wir das auch in einer gewissen finanziellen Größenordnung umsetzen. Wir beantragen daher die 300. Was wir bieten, ist neben der Geschäftsstelle euch natürlich auch gewisse Funktionen. So ist es nicht. Vielleicht kann ich die mal kurz aufführen. Ich habe sie zwar auch noch schriftlich fixiert, aber es soll ja keine Einbahnstraße sein. Also wir bieten, das muss natürlich in Absprache funktionieren, dem Landesvorstand in dem Satelliten auch. Schulungen sind natürlich dann möglich, Veranstaltungen, Treffen, aber auch die Umlandpiraten können diese Geschäftsstelle in Absprache natürlich benutzen. Das ist ja auch wichtig. Wir haben jetzt ein konkretes Beispiel auch reingeschickt auf dem Link. Vielleicht kann dir mal jemand für mich reinstellen gerade. Haben wir mal ein ganz konkretes Beispiel genommen. Wir bieten natürlich dann auch eine postalische Anschrift, aber auch, das haben wir mittlerweile auch geklärt, da sind wir dran am Arbeiten, dass das ist ja Handwerkzeug, das soll euch eine Geschäftsstelle auch besetzt, also täglich auch besetzt ist. Da sind wir auch dran und sind auf gutem Wege. Wir haben eine entsprechende Pad-Seite dazu erstellt, wo der Arbeitsstand ist. Das kann ich gerne auch mal reinstellen, wenn ich es denn gleich finde. Aber vielleicht stellt erstmal ein paar Fragen, dann fütter ich euch entsprechend an der Seite mit ein paar Infos, wo ihr dann auch weiter reinlesen könnt. Ja, danke. Erstmal gibt Fragen. Ich habe eine Frage nochmal an den Ralf. Wie viel Zeit braucht er denn, um das Projekt in einer Weise abzuschließen, dass wir sagen können, wir wissen, wie viel und wo es hingehen soll? Wie viel Zeit wir da noch brauchen, werde ich wahrscheinlich zum Wochenende. Also am Samstag wollte ich noch mit euch darüber sprechen und euch das, was wir haben, schon vorstellen und dann nochmal die Gebiete, wo wir keine Rückmeldungen bekommen haben, beziehungsweise wo wir keinen erreichen konnten, nochmal separat erreichen, um dann halt das Ganze abschließend in ein sinnvolles Konzept abbilden zu können. Also sag mal so, mit viel Glück dieses Jahr. Ich habe noch eine Frage an den Thomas. Ihr habt zwei Landtagsabgeordnete, habt ihr mit denen schon mal darüber geredet? Ja, das ist alles schon in unserem Konzept drin. Schau mal links in das Pad rein, das habe ich links, glaube ich, gepastet, Köln Piratenpad 256. Da gibt's eine Auflistung, wie wir denn sowas finanzieren können. Und da sind natürlich auch unsere beiden Abgeordneten mit drin. Jetzt haben wir dieses konkrete Projekt in der Kölner Altstadt ja vor der Nase. Das ist auch ein klein wenig als Beispiel wohlgemerkt der Grund, warum wir jetzt so ein bisschen hier jetzt auch schon in die Vorstandssitzung kommen. Weil das ist wirklich ein sehr, sehr besonderes Objekt. In der Form, ich weiß nicht, die meisten kennen ja vielleicht mehr oder weniger die Kölner Altstadt. Die Kölner Altstadt gehört wirklich zu den meistbesuchtesten Altstädten auch in Deutschland. Das liegt an einer extrem, ich klinge jetzt so, als würde ich hier Werbung machen wie ein Makler, aber an der Stelle muss ich das ein bisschen tun, weil das wirklich sitzt wirklich an einer der meistbelebten Stellen überhaupt in Köln. Da gehen jeden Tag fünfstellige Personenzahlen dran vorbei. Das wäre also in mehrerlei Hinsicht nicht nur was für uns Kölner, sondern die gesamte Partei. Also, aber schaut euch mal auf dem Link an, sonst stelle ich euch das auch nochmal links rein. Ich habe gerade also das Immo-Scout reingestellt. Die in den Immo-Scout-Link habe ich gesehen, aber euer Pad noch nicht. Haben wir auch ein Protokoll? Protokoll, genau. Vielleicht mal zu der Finanzierung noch mal ganz kurz. Also ich habe das richtig verstanden. Das Objekt kostet dann 900 Euro monatlich. 600 stemmt ihr selber und ihr möchtet vom Landesverband 300 Euro monatlich bezuschusst haben. Nee, das ist nicht ganz richtig. Das Objekt kostet 635 kalt plus Nebenkosten. Gestemmt kriegen wir zurzeit durch Spenden und durch die Abgeordneten ungefähr die 600 irgendwas. Aber vielleicht kann das Manuela nochmal genau sagen. Ich glaube, die hat die Zahlen exakt im Kopf. Also Kaltmiete 635, Nebenkosten sind 160, da sind wir bei 795. Was im Moment an Spenden schon fließt, also konkret da ist, das ist erstmal die Zusage sowohl vom Daniel Schwert als auch vom Stefan Frick über je 200 Euro, macht 400. Dann spenden einige Mitglieder schon kleinere Beträge, die zusammen schon auf circa 145 kommen, macht dann zusammen 545 und wir haben weitere Zusagen ab Mietbeginn, sodass wir insgesamt bei Spendenzusagen von etwa 685 liegen. Auf Spendenzusagen könnt ihr ja nicht bauen, die sind ja nicht verpflichtend. Wie ist denn das Budget des KVs? Der KV hat inzwischen auch durch Spenden, die bereits fließen, ein Budget aufgebaut von mehreren tausend Euro. Das deckt ab die Kaution, die Provision für den Makler sowie die Miete für 3 Monate. Die Kündigungsfrist des Objektes ist wie kurz? 3 Monate. Das wäre für 1 Jahr bindend mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Vertragsende. Wobei dazu müsste man noch sagen, das ist ja noch nicht verhandelt worden. Also um in die Vorverhandlung darüber hinaus jetzt rauszugehen, müssten wir halt wissen, auf welche finanzielle Grundlage wir uns einlassen können. Das ist ja dann der Gegenstand, mit dem wir überhaupt erst in die Verhandlungen gehen. Und das ist unserer Schatzmeisterin auch bewusst, dass wir natürlich kein Objekt anmieten, was wir nicht sicher finanzieren können. Und da ist uns auch bewusst, dass diese Spenden eben eine unsichere Finanzierungsmöglichkeit sind. Ich sag mal ganz platt, ihr seid der größte Kreisverband, Mitgliederstärkste, habt 2 Abgeordnete. Also meiner Meinung nach muss das auch in Köln so gehen. Ja. Also ich möchte sagen, dass ich unabhängig von jeglichen Vorbehalten zu irgendwas die Lage wirklich sehr interessant finde. Ich finde das für den Landesverband ein Aushängeschild. Wir müssen natürlich klar über die Kosten nachdenken, über Kündigungsfristen und über das Projekt überhaupt der Satellitengeschichte. Aber grundsätzlich würde ich jetzt an der Stelle erstmal noch nicht Nein sagen. Daher war meine Frage an den Ralf, wie viel Zeit er noch braucht. Und dann natürlich auch die Frage an den Thomas, wie viel Zeit er noch hat, um da gegebenenfalls zu oder absagen zu müssen. Tja, das ist eine gute Frage. Wir waren jetzt, wie gesagt, wir haben den Makler da vor Ort getroffen. Wie gesagt, so ein Objekt kann sehr schnell weg sein, kann aber auch durchaus noch in 2-3 Wochen da sein. Aber ich würde schon darum bitten, wenn das dann möglich ist, an eurer Stelle eine überschaubare Entscheidung spätestens in ein paar Tagen oder in einer Woche zu treffen. Also, oder wie seht ihr das, Tom oder Manuela? Ich befürchte, dass es relativ schnell weg ist, weil für die Lage ist der Preis ausgezeichnet. Und die Lage ist wirklich exzellent, nur 100 Meter vom Heumarkt, was ja eine richtige Zentrale für den öffentlichen Nahverkehr in Köln ist, wo sehr viele Bahnen fahren. Und dazu, dass es halt so auf der Touristenmeile liegt. Da kommen so viele Leute vorbei, das ist unglaublich. Vielleicht noch die Frage zum zeitlichen Horizont. Ich bin da deutlich entspannter. Ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel das Land, also auch dich, Steffi, in die Verhandlungen mit einbindet und dem Makler ein Signal gibt, wir gehen in diese Verhandlung mit dem Ziel, dass wir uns vielleicht einig werden, dann haben wir da gute Chancen, dass sich der Verhandlungsprozess vielleicht auch deutlich länger gestalten lässt. Sowas wollte ich hören. Hafengasse ist natürlich wieder ein Brüller für Piraten, ne? Ja, es lässt sich vielleicht von der Öffentlichkeitsarbeit noch für irgendein Storytelling verwursteln, das ist richtig. Also Steffi, dürfen wir dich dann kurzfristig in Köln begrüßen, ja? Ist ja nicht so, als wenn ich nicht gern auch zu euch komme, klar. Dazu möchte ich noch sagen, es liegt auch sehr schön, so sehr schön zentral und hat einen Lagerraum, einen extra Lagerraum, was also für den Bundestagswahlkampf fantastisch wäre. Also ich würde mal quasi ein Meinungsbild des Vorstandes dazu einholen, was denn so der Rest dazu sagt. Alex, Jörg und... Also ich bin sehr positiv gegenüber der Sache. Ich glaube, dass Köln als die Metropole in Nordrhein-Westfalen ein klasse Aushängeschild wäre, erst recht die Altstadt. Und Hafengasse ist natürlich umso besser. Wenn wir das für 300 Euro ermöglichen könnten, würde ich mich nicht verschließen. Ja, in diesem Sinne war ja auch der Antrag gestellt, ne, dass es lediglich erstmal ein Zuschuss ist, den ihr vielleicht zusagen könnt und der dann erst eintritt, wenn wir tatsächlich was anmieten können. Also ich würde mich dem auch nicht verschließen, aber den Beschluss jetzt fassen würde ich nicht so gerne, weil ich möchte dem Ralf dann nicht vorgreifen. Also ich würde das auf jeden Fall auch gern vertagen wollen, aber ja, wie gesagt, wenn wir eine positive Meinung dazu haben, können wir ja am Samstag dann nochmal detaillierter drüber sprechen, auch mit dem Ralf, wie das Gesamtkonzept ausschaut. Die Kölner können sich nochmal mit mir dann in Verbindung setzen, Anfang nächster Woche, wie die Resonanz unseres Gesprächs waren und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also, würde ich auch. Also zum jetzigen Zeitpunkt dem zuzustimmen, denke ich, geht halt nicht. Weil wir wirklich erstmal einen genauen Blick generell auf das Satellitenkonzept uns werfen können, sollten müssen. Daher auch lieber erstmal ein paar Tage aufschieben, wenn es halt möglich ist. Auch wenn ich dem natürlich, weil ne, prinzipiell kann ich jetzt auch da Alex natürlich beipflichten, aber das jetzt zu entscheiden geht, denke ich, nicht. Also dann möchte ich gerne noch eins zu bedenken geben. Also wenn wir so ein Konzept machen, wie dieses Satellitenkonzept, wäre es, glaube ich, strategisch ziemlich fahrlässig, Köln außen vor zu lassen. Und insofern, das sind die Konditionen, in denen wir Köln bekommen könnten. Und die Kölner haben genügend Potenzial, um das auch für den Landesverband attraktiv, denke ich mal, auch zu bewirtschaften. Insofern sehe ich ja eigentlich uns da schon in der Pflicht, das hier auch zu unterstützen und würde sehr darum bitten, dass wir das wirklich kurzfristig auch zu einer Abstimmung hier kommen lassen können. Dann lass uns das doch so machen, dass wir vielleicht nochmal, ich weiß nicht, können wir in diesen Antrag noch was ergänzen, dass da halt Verhandlungen zur Kündigungsfrist etc. nochmal berücksichtigt werden und solche Dinge. Aber dass wir grundsätzlich eine Bezuschussung eines derartigen Objektes dann jetzt in die Abstimmung gehen können. Also ich persönlich würde halt zumindest den Samstag gerne abwarten. Also ich sehe dieses Objekt auch sehr positiv, aber ich würde auch vorschlagen, dass ihr einen Überblick über den aktuellen Stand der Arbeiten bekommt, um einen groben Überblick zumindest zu haben, damit auch die anderen, die sich bewerben, bekannt sind. Ja, okay, also bin ich durchaus bereit, noch die 2-3 Tage zu warten. Aber da das halt zeitkritisch ist und ein ziemlich attraktives Lokal ist, würde ich mich freuen, wenn wir das halt nicht bis zur nächsten Vorstandssitzung aufschieben. Auf gar keinen Fall bis zur nächsten Sitzung. Nee, ist auch von meiner Seite ist das eine ganz andere Geschichte. Einfach nur, dass zumindest die 2 Tage aufschubt, aber eher am Samstag das Treffen haben und da einfach nochmal über vieles mal direkter, ausführlicher etc. sprechen können. Okay, dann stelle ich den Antrag auf Vertagung. Ist da jemand dagegen? Das ist nicht der Fall. Dann danke ich den Antragstellern auf jeden Fall. Ihr bekommt sehr zeitnah von uns auf jeden Fall eine Rückmeldung, werdet auch in die weiteren Gespräche mit eingebunden. Und ich hoffe, dass ihr da schon jetzt auch eine positive Grundstimmung mit rausnehmen könnt. Okay, ja, danke. Und vielleicht kann man ja auch noch schon mal das Signal setzen, dass grundsätzliches Interesse besteht. Gut, dann kommen wir zum nächsten Antrag. Der trägt den Titel innerparteilicher Finanzausgleich, Antragsteller Goxi, und der hat keine Unterstützer gesucht. Ist der Goxi denn hier? Ja, oben, genau. Magst du deinen Antrag kurz vorstellen? Ja, ich verlese ihn erstmal. Durch die Ablehnung von Satzungsänderungsantrag 42 in Bochum wird es wohl in absehbarer Zeit zu keinem innerparteilichen Finanzausgleich über einen Bundestopf geben. Damit werden einige Landesverbände auch weiterhin nur ein sehr geringes Budget für den Bundestagswahlkampf haben. Deswegen möge der Landesvorstand den Betrag, der nach Satzungsänderung 42 umverteilt worden wäre, minus 20% für den Länderfinanzausgleich den Ländern ohne Auflage zur Verfügung stellen. Die restlichen 20%, oben erwähnt, werden ohne Auflage an die Länder, die 2013 einen Landtagswahlkampf heißen sollte, sollte das zumindest heißen, Landtagswahlkampf zu bestreiten haben, ausgezahlt. Der Landesvorstand nimmt seinen Beschluss vom 25.11.2012 Wahlkampfunterstützungsfonds zurück. Die Rückzahlung in den auf Dauer bestehenden Topf ist freiwillig. Das hat folgenden Hintergrund. Ich habe hier mehrere Landesverbände und Vorstände aus Landesverbänden in Mumble gesprochen und sie sind alle nicht wirklich begeistert von eurem Entschluss, einen Kredit auszuzahlen. Und um dem vorzubeugen, dass wir als gönnerhafter Landesverband dastehen und den anderen Landesverbänden Schulden in Anführungsstrichen aufzwingen, bin ich zu diesem Entschluss gekommen, diesen Antrag zu stellen. Ich bin bereit, sehr schnell diesen Antrag zurückzuziehen, wenn ihr euren Antrag etwas überdenken würdet bzw. abändern würdet. Wir können ja noch einfach jetzt abstimmen. Ja, das könntet ihr auch. So, gibt es seitens des Vorstands irgendwelche Anmerkungen? Ja, Parteitag hat entschieden. Okay, also ich stehe zu dem Antrag, den wir als Vorstand verabschiedet haben, die 5.000 Euro zu geben, weil ich auch die Verantwortung sehe gegenüber unserem Landesverband. Das sehe ich an erster Stelle. Deswegen habe ich ein sehr großes Problem damit, Gelder einfach so zu verschenken. Wenn der Landesparteitag das beschließt, habe ich da nichts dagegen, aber als Vorstand habe ich ein Problem damit, einfach in großem Maße Geld ohne jeglichen Bedingungen rauszugeben. Wir werden in den nächsten Jahren viele Landtagswahlkämpfe bestreiten, in allen Bundesländern. Und danach sind auch diese Bundesländer Nutzer von der staatlichen Parteienfinanzierung und also auch in der Lage, diese Kredite ohne Probleme wieder zurückzuzahlen. Und dieser Fonds ist halt auch ein offener Topf. Wir haben keinerlei Fristen festgelegt, bis wann die zurückgezahlt werden müssen, diese Sachen. Und das ist halt ein Topf, der halt immer verfügbar ist. Und wenn die Leute das wieder zurückzahlen, dann kann jemand anderes davon halt auch Gebrauch machen. Und ja, ich halte den Beschluss nach wie vor für gut. Ja, das würde ich halt auch ergänzen hier. Wir setzen damit ja nicht trotzdem irgendwelche anderen Landesverbände oder sowas unter Druck bezüglich einer Rückzahlung oder sowas. Die besteht ja erstmal auch nur rein formell. Wir werden ja nicht hinter sein und sagen, ja, wir müssen uns halt im halben Jahr zurückzahlen. Das ist ja vollkommener Quatsch. Insofern sehe ich ja persönlich auch kein Problem. Und natürlich das Ganze, was immer im Raum steht, man sollte halt auch Solidarität gegenüber anderen nicht erzwingen. Das muss freiwillig passieren. Das ist, finde ich, auch eine ganz super Sache, wenn das freiwillig passiert und sollte auch in Zukunft so funktionieren, wie es bisher funktioniert hat. Und nicht, weil jetzt auf einmal Geld im Raum steht, da irgendwie ja gute Traditionen, nenne ich es mal, einfach so über Bord geworfen werden oder ein bisschen mit Missgunst daran zu gehen. Das halte ich für falsch. Ich möchte das unterstützen, das Gesagte, und auch nochmal darauf hinweisen, dass NRW ja auch in der Situation war, einen schwierigen Wahlkampf zu führen mit wenigen Mitteln, nicht nur einen, und auch die Unterstützung von anderen Landesverbänden bekommen hat in Form von zinsloser Darlehens. Ich finde das falsch, an der Stelle darüber zu reden, dass NRW nun andere Landesverbände in Schulden hinein zwingt. Ich würde das nicht als Schulden sehen, sondern es ist schon eine Form von Unterstützung, die solidarisch gesehen ist, und man kann sie individuell, sehr individuell und zinslos zurückzahlen. Das ist eine, ja, ich würde so ein bisschen so eine ehrhafte Verpflichtung, also so als Darlehen, wie man das bei einer Bank betrachtet oder dergleichen, das darf man nicht gleichsetzen. Es ist freiwillig und es hat bis dato immer sehr, sehr gut funktioniert. Und ich muss sagen, ich bin sehr traurig darüber, was mir in den letzten Tagen zu Ohren gekommen ist aus diversen Mammelsitzungen, wie gegen NRW nun gewettert wird, wie auch seitens natürlich von Swanhild gegen NRW gewettert wird, dass sie anderen Landesverbänden abraten will, die Darlehen in Anspruch zu nehmen. Das finde ich eine Zersplittung der Landesverbände. Das sollte sie als Bundesschatzmeisterin nicht tun. Und wir sind wirklich für alles offen. Wir sagen auch, dieser Topf ist nicht gedeckelt. Das haben wir damals gesagt und dazu stehen wir. Und ich würde das wirklich gern von der positiven Seite betrachtet sehen. Hat eigentlich irgendwer mal erwähnt, dass dieses Konzept, was Swanhild vorgestellt hat, Schleswig-Holstein fast in die Pleite getrieben hätte? Hat auch keiner so wirklich mal erwähnt. Ich glaube, das hat uns der Schatzmeister in Frankfurt erzählt, Steffi, oder? Ja. Ist das aber nicht so, dass das Geld, was NRW bekommt, vom Landtag an uns ausgezahlt wird? Und das heißt, dass wäre der Satzänderungsantrag angenommen worden, hätten wir von dem Geld, was vom Landtag bekommen haben, an den Bund abführen müssen erstmal, oder? Ja. Ja, und auch das ist strittig. Aber wir hätten zurückzahlen müssen, falls wir nächstes Jahr, also angenommen, für den unwahrscheinlichen Fall, dass wir, Moment, nächstes Jahr... Das Jahr da drauf, dass wir also, wenn wir dieses Jahr so wenig Einnahmen hätten, dass wir was zurückzahlen müssten, müssten wir von der großen Summe zurückzahlen, von der wir viel an Bund gegeben haben, oder? Das ist das eine. Und es war ja noch nicht mal rechtlich abgeklärt, ob wir überhaupt aus diesem Topf etwas abgeben können. Auf meine Frage an Swanhild, die ja stattgefunden hat auf dem Bundesparteitag, weil wir ja gemeinsam an einem Tisch gesessen haben am Sonntag, ob sie das denn abgeklärt hätte, kam eine etwas verärgerte Frage zurück, ob sie schon wieder 6.000 Euro für ein Gutachten bezahlen sollte. Und ich finde Gutachten derartiger Form immer sinnvoll, weil wir uns dadurch absichern, auch wenn es natürlich Geld kostet. Und wir können nicht einfach das Geld rausgeben, von welchem wir überhaupt noch nicht wissen, ob das überhaupt zulässig ist. Abgesehen von dem, was ich eben schon gesagt habe. Kann ich mal kurz eine Zwischenfrage stellen? Da das ja eine Entscheidung vom Finanzrat war, woraus dann ein Satzungsänderungsantrag. Ist eigentlich irgendwo besprochen worden, dass vor Mai nochmal der Finanzrat... Keine Entscheidung des Finanzrates. In diesem komischen Gremium sitze ich drin. Ein Finanzrat kann nichts entscheiden. Es ist eine Empfehlung. Und selbst diese Empfehlung hat nicht stattgefunden, sondern es war nur ein Meinungsbild, weil der Finanzrat war gar nicht beschlussfähig. Nee, meine Frage war, gibt es vor Mai, also vor dem nächsten Bundesparteitag, eine nächste angesetzte Sitzung dieses Finanzrates? Sicherlich wird es die geben. Es gibt derzeit auch schon ganz viele wilde neue Vorschläge zu dem Thema. Obwohl, ich fände es ja cool, dass, falls es zulässig wäre, das Geld zu verteilen, ein Landesparteitag eventuell sowas beschließt, wie dass das Geld so aufgeteilt wird, dass jedes Bundesland wenigstens die Einnahmen, die es generiert hat, nochmal aus der Parteienfinanzierung bekommen würde. Das wäre cool. Aber das sollte ein Landesparteitag, wenn es zulässig ist, entscheiden. Ja. Ich habe das bezweckt, was ich wollte. Ich ziehe hiermit meinen Antrag zurück. Ihr habt darüber gesprochen. Ihr habt zur Kenntnis genommen, dass andere Landesverbände einen zunehmenden Hals auf euch haben, aufgrund dieser Entscheidung, dass es nur ein Kredit ist und damit ist der Antrag gegessen. Danke, Boxy. Gut, dann kommen wir, Coxy kann gleich oben bleiben, zu einem weiteren Antrag aus dem VKV-Budget von Oberhausen. Vielleicht magst du den auch kurz vorstellen. Ja, ich und viele finden diesen Link nicht, den du uns gestern netterweise in Regio Mumble gegeben hast. Deswegen möchte ich von vornherein diesen Antrag zurückziehen. Und das ist ja mit dir besprochen, dass das besser in das Verwaltungsportal eingepflegt wird, dass jeder den VKV-Bestand oder den KV-Bestand an Geld ablesen kann. Okay, damit sollte sich dieser Antrag erledigt haben. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall auch in Arbeit und vielleicht kann der Carsten gleich nochmal kurz sagen, wann das fertig ist. Ich möchte dazu nochmal sagen, wenn ihr solche Anträge habt, aufgrund dieser Kontostände, damals habe ich euch natürlich vertröstet, gerade als ich Schatzmeisterin geworden bin, habe ich glaube ich mindestens 10 dieser E-Mails bekommen und konnte die alle noch nicht beantworten. Hättet ihr mich zwischenzeitlich nochmal nachgefragt, hätte ich sofort antworten können. Nichtsdestotrotz gab es natürlich dann noch dieses andere Ticket, was viel, viel älter war und jetzt von neuen, fleißigen, engagierten Helfern in der Schatzmeister-Queue dann wieder angefragt wurde und natürlich auf der anderen Seite dann so ein bisschen irritiert hat. Das bitte ich zu berücksichtigen. Ich habe den Ärger auch zur Kenntnis genommen, aber es ist halt einfach, ja, schwierig, die 200 oft noch alten Tickets einfach mal eben zu bearbeiten. Gut, ja, der nächste ist, glaube ich, einfach eine Kuh. Stopp, nee. Vielleicht kann der Carsten noch kurz sagen, wann wir denn vielleicht fertig werden, wenn er da schon eine Timeline hat. Fertig, technisch sind wir. Inhaltsfüllung müssen wir noch machen. Also es geht ja um diese die Budgets von den Kreisen. Wir können das ja schon einsehen, aber die anderen Mitglieder halt noch nicht. Und es wäre vielleicht gut, wenn das soweit fertig ist, dass wir das vielleicht im Access-Level auf 0 oder 1 ändern. Ja, aber nochmal, wie gesagt, wir müssen den Inhalt noch füllen, damit die Zahlen, die ihr da seht, auch wirklich stimmen. Das ist jetzt so ein Roundabout-Wert, weil ja, noch nicht alles da ist. Momentan, wenn ich das richtig sehe, ist das der Budgetwert ohne Zugang von Spenden und Abgänge von Ausgaben. Ist das richtig? Ja. So, wenn wir das einfach nur dazu sagen oder dazu schreiben, dann ist das wenigstens schon mal ein Richtwert und ich glaube auch ein ganz großer Zugewinn für die Finanzplanung in den Kreisen. Das würde ich so unterstützen. Also wie gesagt, ich bin jetzt ja langsam wieder da. Ich habe meinen Mailpost wieder aufgeräumt und werde jetzt auch wieder in die aktive Arbeit zurückkehren. Ich habe jetzt, das hast du vielleicht gesehen, Steffi, das mit diesem ESC fertig gemacht. Die Liste ist durch. Er hat jetzt auch nichts mehr gesagt. Und jetzt werde ich mich wieder Richtung Portal begeben. Cool. Ja, können wir ja dann am Samstag nochmal drüber sprechen, was da alles noch vielleicht eingebaut oder was dein Roadmap überhaupt ist. Schnell und geradeaus. Das klingt immer gut. Wenn der Goxi mir nochmal seinen VKV kurz sagt und möchte, Oberhausen, dass ich das öffentlich benenne, dann könnte ich ihm das mit den Eingängen auch schon mal beantworten. Wieso öffentlich, Steffi? Das wird doch sowieso nachher jeder sehen. Ja, aber das ja noch nicht öffentlich ist, frage ich ihn zumindest. Ja, ja, ich setze mal das voraus, für Einverständnis voraus von den anderen in Oberhausen. Also vorbehaltlich der Ausgaben habt ihr derzeit ein Budget von 618 Euro. Ja, so steht es ja auch im Verwaltungsportal. Gut, okay, dann gehen wir mal weiter. Das bin auch wieder ich. Achso, ja, das ist sowieso, okay, diesen Antrag braucht ihr eigentlich nicht zu stellen. Also, weil im Grunde genommen läuft satzungsmäßig genau umgekehrt. Es besteht die Möglichkeit, dass der Landesvorstand bei nicht beantragten, also wenn kein Antrag aus dem VKV-Budget gekommen ist im Geschäftsjahr, dass dann dieses Geld auf dem nächsten Landesparteitag zur Abstimmung gebracht wird, ob das irgendwo anders verwendet werden soll. Und ich möchte kurz ein Meinungsbild im Vorstand haben, ob irgendjemand im Vorstand gedenkt, die nicht benutzten VKV-Budgets anderweitig aufteilen. Ich möchte da kurz noch zu was sagen, weil ich glaube nicht, dass wir dieses Meinungsbild brauchen, da der Vorstand das ja auch nicht entscheidet, sondern es würde ja, wenn überhaupt, erst der nächste LPT entscheiden, den wir in diesem Jahr sowieso nicht mehr haben. Das heißt, die Budgets gehen sowieso weiter. Naja, aber nach der Satzung sieht es so vor, dass der Vorstand beim nächsten Landesparteitag sagen kann, das Recht hat, zu sagen, dieses VKV-Budget wird aufgelöst. Ja. Ach, den Antrag darf nur der Vorstand machen? Nee, natürlich nicht. So, genau. Danke. Kein Bedarf. Das mit den Ausgaben aus einem VKV-Budget kann unser Verwaltungspirat nicht nachvollziehen, so sagt er. Und daraufhin habe ich diesen Antrag gestellt. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Meinungsbild auf jeden Fall negativ ausgefallen. Wir wollen das nicht. Genau. Also deswegen erübrigt sich dieser Antrag eigentlich, weil wir werden keinen Schritt in die Richtung übernommen, euch das Budget wegzunehmen. Aber was du jetzt gerade angesprochen hast, dass der Verwaltungspirat keinen Zugriff hat oder keine Einsicht, ja, das haben wir ja gerade in dem Punkt davor besprochen. Das wird gerade miteinander noch gekoppelt. Die Daten werden dann einfließen, sobald die Buchhaltung dann auch soweit ist, dass die Daten immer abgeglichen werden können. Und dann kann man das auch einsehen, was da an Anträgen ist. Andernfalls, wenn du damit meintest, dass der Büropirat keine Möglichkeit hat zu sagen, okay, das sind die Anträge und die halte ich gut, das geht halt nicht, weil unsere Satzung ganz klar sagt, Anträge gehen an den Landesvorstand und zwar werden die beantragt von drei Piraten, von denen wenigstens zwei aus dem Kreis kommen und demnach hat auch kein Verwaltungsmitglied, auch kein Büropirat halt die Möglichkeit, da irgendwie ein Veto oder sowas einzulegen. Nein, das meinte ich nicht, sondern er hat gesagt, dass er das nicht nachvollziehen kann, ob dieses Jahr schon das Budget belastet wurde. Ich habe diesen Passus in der Satzung gefunden, habe ihn gefragt und da hat er ausgesagt, dass er das nicht nachvollziehen kann, weil das Verwaltungstool das nicht hergibt, aber bereits das ist geklärt und damit ziehe ich diesen Antrag auch zurück. Alles klar, gut. Darf ich noch abschließend was dazu sagen? Ich habe das nämlich heute auch nachgelesen gehabt, weil ich auch von anderen Kreisen das gefragt wurde, witzigerweise auch von diversen Kreisverbänden. Und möchte nochmal ergänzen, es hat mit dem Landesvorstand nichts zu tun, weil es steht wirklich in der Satzung drin, dass der LPT das anderweitig zuweisen kann. Und wenn spätestens eine Woche vor dem LPT dem Landesvorstand eine zukünftige Verwendung von Finanzmitteln angezeigt, also es müsste dann beim Landesvorstand angemeldet werden vor dem LPT, aber der LPT könnte das anderweitig entscheiden, nicht der Landesvorstand. Danke für die Auskunft. Gerne. Gut, dann darf ich zu dem Thema was fragen? Okay. Namen zusammen. Genau, unter dem Aspekt war bei unserem letzten Stammtisch die Idee entstanden, unser bisheriges Budget von unserem VV in Essen vielleicht einem Kreisverband in Niedersachsen spontan spenden, damit die ihren Wahlkampf jetzt nochmal Anfang des Jahres treiben können. Wäre das möglich? Können wir das machen? Wüsste nicht, was dagegen spricht, die müsste halt nur den Antrag stellen. Naja, müssen die Anträge nicht für den Kreis was sein? Ein anderer Kreis in einem anderen Landesverband ist, glaube ich, nicht das. Was sagt die Satzung dazu genau zu? Also, das ist nicht, also ich glaube, es geht nicht in den anderen Landesverband. Es geht ja nicht zum Spenden, sondern es geht, was weiß ich, eine Schenkung, Darlehen, was auch immer. Es geht gerade nicht in den Landesverband, sondern es geht in einen anderen Kreisverband. Das war die Idee. Also steht in der Satzung, die Mittel müssen in ihrer Verwendung dem zugeordneten Kreis zugutekommen. Ja, und ein anderer Kreis ist nicht der zugeordnete Kreis. Das ist leider so. Okay, dankeschön. Och, ich glaube, ich sagen da würde, kann man da sehr wenn, frei interpretieren. Wenn die sagen, die haben dann ihr Essener Gewissen beruhigt. Also wenn ihr Werbemittel holt, die ihr in Essen verteilen könnt und die zufälligerweise in Essen verteilt, in Essen, Niedersachsen, wer weiß, ob sowas gibt, das kann, glaube ich, keiner nachvollziehen. Das könnt ihr auf jeden Fall machen, ja. Ja, also nur wenn ihr wollt, da gibt's ja bisschen Umfang zur Not, aber es geht klar. Ja, also ich glaube auch, es gibt immer Mittel und Wege, um sowas durchzuführen. Auf jeden Fall. Seid einfach ein bisschen kreativ und dann kriegt ihr das hin. Ja, okay, danke nochmal. Die Idee finde ich übrigens klasse. Gut, dann machen wir mal weiter mit dem Antrag aus Ticket Nummer 70243. Finanzantrag auf Portokosten für Jahresrückblick Mitglieder anschreiben. Das sind 130 Euro aus dem VKV-Budget des Rheinkreises Neuss. Ist einer der Antragsteller hier? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ja, ist dieses Budget noch vorhanden, Steffi? Das Budget ist vorhanden und es ist auch im Antrag erwähnt, sollte keiner der Antragsteller vorhanden sein, könnten Daniel oder Chrissy nochmal was erklären. Also Chrissy, erklär mal. Genau. Bei Jörg gehört er nicht zum Kreis Neuss. Genau. Richtig. Aber das, ich weiß nicht, da war doch irgendwas mal mit Anwalt und wie viel Budget sind davon? Nee, wir haben also frei. Nee, wir haben oder? auf jeden Fall genug. Also wenn die Einstiegssumme im Portal anfangs also gestimmt hat als tendenzielle Grundfinanzmittel, die wir theoretisch haben, ist das alles immer noch locker im Rahmen. Ich weiß halt nicht die Zahlen. Nein, das ist absolut, was mit dem Anwalt da war. Ich glaube, der Anwalt hat 500 oder sowas, dann nochmal 650 für die, oder 600 für die Raummiete, aber da wir eben ein Budget von 2000, glaube ich, irgendwas haben, das ist also alles vollkommen in Ordnung. Alles klar, dann habe ich kein Problem damit und bin dafür. Ich auch. Gut, sorry, ja, sollte ich vielleicht die Abstimmung eröffnen. Ha, genau, Abstimmung. Gibt Einwände dagegen die Freigabe? Also dagegen oder Enthaltung? Das scheint nicht der Fall zu sein, das ist das einstimmig angenommen. So, dann kommen wir zum nächsten Ticket. Ticket Nummer 69812. Beantragung Fahrtkostenübernahme SG Gestaltung Greifswald. Antragsteller ist Patrick Schiffer. Bist du vielleicht hier? Jo, dann kannst du vielleicht nochmal eben deinen Antrag kurz vorstellen. Ja, im Zuge des nächsten kommenden Wahlkampfs wird natürlich jetzt auch in der SG Gestaltung geplant, was da an Werbemittel so auf uns kommt. Und die sind auch schon fleißig dabei. Da war bisher immer der Oliver dabei, der Creon. Als Fotograf war der Unterstrich dabei und der wird wohl auch hinfahren. Der hat Fahrtkosten beim Bund beantragt, hat er mir erzählt. Mir wurde von Oliver und Chrissy gesagt, ich sollte das beim Land machen, hab dann auch nochmal Rücksprache mit Claudia gehalten, die mir so ein paar Sachen gesagt hat, wie man diese in Antrag hat, weil das habe ich ja noch nie gemacht. Und ja, ich wurde also auf dem Treffen auf dem BPT gefragt, wer dann von uns da hinkommt, hab Rücksprache gehalten und bin dann von Chrissy und Olli darum gebeten worden, da hinzufahren. Ja, würde da gerne mich von euch unterstützen lassen, was die Fahrtkosten betrifft, weil das doch recht weit ist, das sind 7 Stunden Fahrt und das Ticket kostet 256. Was kostet eine Bahncard? Das habe ich noch nicht geguckt. Bahncard 50, also wenn die unter 128 € kostet, ne? Dann wird sich das glätteln, ja. Ja, ich habe natürlich nichts dagegen, wenn ihr mir eine Bahncard finanziert. Also, ich weiß nicht, es gibt aber auch übertragbare Bahnkarten, oder? Habt ihr nicht irgendwas? Nicht, dass ich wüsste. Nee, sowas haben wir leider nicht. Nee, haben wir leider noch nicht. Gibt es da nicht irgendwie einen Zugang für ein Bahnbuchen und irgendwo was anrechnen für von der BGS? Egal, hier geht es ja eigentlich im Grunde genommen um Beauftragung. Und dann, wie die Fahrtkosten und Reisekosten abgerechnet werden, das ist ja dann wieder eine andere Sache. Da es hier um Beauftragung geht, kurze Frage. Arbeitest du schon bei den Kreativen hier in Nordrhein-Westfalen mit? Ja, ich bin in der AG ÖA. Ich betreue die Webseite. Ich betreue den Facebook-Account und bin regelmäßig bei den Treffen dabei, habe auch durchweg im gesamten Bundesgebiet Flyer und Werbemittel mitgestaltet, AG Europa, Piraten, diverse Logos und so weiter. Alex, die Antwort war nein. Das wollte ich nämlich jetzt gerade nochmal verifizieren. Also es wäre, wir suchen händeringendst, also ich kann das gar nicht in Superlativste bringen. Leute, die halt hier auch ein bisschen die Flyer-Gestaltung und sowas mitmachen. Ja, kann ich gerne machen. Das wäre ganz toll. Also wir haben da eine Mailingliste, kreative@piratenpartei-nrw.de. Da bin ich drauf. Da bist du drauf, Schukon. In letzter Zeit. Ab und zu kommen da halt Anfragen, die leider ein bisschen im Sand verlaufen, was mich immer ein bisschen traurig macht. Und also es wäre ganz toll, wenn du vielleicht, ich möchte jetzt dich jetzt nicht überbürden, aber wenn du vielleicht dabei helfen könntest, da wieder ein bisschen Leben hinzubekommen. Vielleicht kennst du ja andere ganz kreative Menschen hier in Nordrhein-Westfalen, die dich ebenfalls dafür erwärmen könnten, da ein bisschen zu helfen, Flyer-Gestaltung und sowas zu machen. Ja. Also das wäre wirklich traumhaft. Kein Ding. Also ich sag sowieso immer allen, die kenne, die, wo ich höre, dass sie irgendwas grafisch brauche, dass sie an mich wenden können. Und so ist das überhaupt erst kommen, dass ich dann auch für die unterschiedlichsten Leute wie Mike Nolte zum Beispiel den aktuellen Piraten-Flyer und so habe ich halt mit entworfen. Einfach mich ansprechen. Also ich bin auch immer in der AGÖA-Sitzung ansprechbar und ansonsten auf Twitter Schiffer. Viele, die hier sind, kennen mich auch. Also wenn ihr irgendwas hört, sprecht mich einfach an. Patrick, lass uns das anders machen. Koordinier dich bitte mal mit dem Creon. Weil AGÖA ist dann doch noch was anderes als die Kreativen. Daraus. Ja, klar. Aber daraus, aus der AGÜA machen wir das jetzt nicht, sondern wir gehen dann halt wirklich hin und machen das über die kreativen Liste. Da melde ich da nochmal richtig und der Grumpy wird dich dann auch sehen und setze ich mit denen mal auseinander. Die werden ja auch bestimmte Vorlagen geben können von den Flyern, die wir schon gemacht haben. Und dann gucken wir da mal weiter. Ich hänge auch auf der Liste drauf. Okay. Super. Genau, Chris ist ja auch noch mit drauf auf der Liste. Und wo warst du bei der GEMA-Sache? Ich habe dir eine Mail geschrieben. Ach, verdammt, scheiße. Spaß, ist okay, komm. Ja, da habe ich dir aber schon mal gesagt, aber da hast du dich, glaube ich, da warst du gerade beschäftigt. Vielleicht können wir mal fürs Protokoll festhalten, dass Chrissy auch empfohlen hat, dass er mitfährt im Vorfeld für den Umlauf, der leider nicht vollständig geworden ist. Okay, also es geht hier um die Beauftragung. Das heißt, du würdest dann die Beauftragung bekommen, würdest dann hier wahrscheinlich dann auch in Nordrhein-Westfalen auch entsprechende Aufgaben im Nachhinein bezüglich Webgestaltung und CI-Entwicklung und so weiter für den Wahlkampf wahrscheinlich übernehmen. Hättest du denn auch die Zeit, solche Sachen zu tun? Also ich bin im Moment freiberuflicher Screen Designer und habe im Moment leider das Pech, dass ich nicht voll ausgebucht bin. Insofern kann ich dazu jetzt im Moment sagen, ja, ich hätte Zeit. Kann natürlich jetzt im Laufe Anfang des nächsten Jahres sich auch immer wieder mal ändern. Also muss ich halt schieben, aber ich bin da flexibel, sagen wir es mal so. Okay, das klingt ja schon mal gut. Dann hoffe ich natürlich für dich privat, dass das besser wird, aber für die Partei hoffe ich das Gegenteil. Nein, okay, also ich würde mich jetzt hier für die Beauftragung aussprechen. Gibt es seitens Vorstands Gegenstimmen oder Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit bist du einstimmig durch den Vorstand beauftragt worden und kannst die Reisekosten bei uns dann noch abrechnen. Super, danke. Wer hilft mir da? Wer ist mein Ansprechpartner? Bist du das, Steffi? Ja, bei Reisekosten bin ich dein Ansprechpartner, klar. Alles klar, dann melde ich dir einfach dann, oder? Genau, also du kannst das Reisekostenformular findest du im Wiki, da haben wir es hinterlegt. Einfach Reisekosten NRW suchen, dann findest du das schon. Und da trägst du die Kosten ein. Das siehst du aber. Also schau dir das Formular an. Wenn du Fragen hast, meldest du dich. Okay. Patrick, ja. Nimm bitte nochmal die Ideen von dem Creon mit. Dem gefielen da einige Dinge gar nicht, die da laufen sollen auf der Ebene. Guck nochmal, dass er das nochmal alles mitnimmt, was er aus, ich weiß gar nicht, wo der war, in Frankfurt, glaube ich auch, was er damit genommen hat. Ich habe mit dem Rücksprache gehalten und wir sind da ziemlich auf einer Linie und in Kontakt. Okay. Der ist ja auch aus Düsseldorf. Okay, mir ist nur wichtig, dass das, was Creon schon quasi mitbekommen hat und auch schon versucht hat mitzuerarbeiten, dass das halt bei dir fortgesetzt wird, dass das eine Linie ist. Ja. So, Patrick, ich habe auch nochmal hier in den Chat nebenan das Reisekostenformular, was im Wiki verlinkt ist, verlinkt. Danke. Dann geht's weiter. Antrag auf nicht öffentlichen Sitzungsteil. Antragsteller ist der Landesvorstand. Es geht in der Sitzung um personenbezogene Daten in verschiedenen Fällen und deswegen der Antrag. Gibt es dazu Gegenstimmen oder Enthaltungen? Wo ist denn der Beschluss vom Landesvorstand, dass er das antragt? Ja, und zwar Unterstützung aus diesem Landesverband. Sehr witzig. Das hatte ich aus dem letzten Protokoll übernommen. Ich weiß nicht, ob er es heute Abend noch machen wollte oder am Samstag. Ich wäre fast für Samstag, weil es wird mir langsam spät. Ich bin auch für Samstag. Ich auch. Tito. Seid ihr faul? Nehmen wir den Antrag an und... Also ich würde das unbedingt heute noch. Alles. Ich bin gar nicht so vor, mit der Nacht nach Hause ins Bett zu kommen. Daniel, da wir 23.21 Uhr haben, werden wir alles nicht mehr heute schaffen. Ich weiß. Definitiv nicht. Aber ich kann mit dem Gefühl dazu Nacht gehen und sagen so, tja, ich wollte ja. Nein, ist in Ordnung. Wir haben dich dran gehindert, oder wie? Nee, ist in Ordnung. Wir haben den Samstag ja explizit für den ganzen Kram und alles und das. Dann stelle ich fest, dass wir den Antrag gar nicht stellen. Ich nehme den einfach raus. Ich hatte ihn nur prophylaktisch reingepackt. Okay. Gut, danach kommt ein Dummy-Antrag und dann die Umlaufbeschlüsse. Da bitte ich dann auf das Protokoll zu sehen, um diese dann zur Kenntnis zu nehmen. Damit nähern wir uns mit rasanten Schritten dem Teil Sonstiges. So, der Fitz hat da etwas niedergeschrieben. Ich bin ein bisschen unzufrieden mit der Performance unserer Umlaufbeschlüsse. Das läuft irgendwie nicht so ganz rund. Also es sind zwar immer vier Leute da, die relativ zügig abstimmen und dann passiert erstmal ein paar Tage nichts. Deshalb würde ich es irgendwie sinnvoller halten, wenn man da eine Seite hätte, wie es die Berliner machen, die erstens mal öffentlich ist, dass man die Leute darauf hinweisen kann mit einem Link, dass andere auch sehen können, wie es da jetzt gerade läuft. Und ja, generell auch im Sinne der Transparenz würde ich das irgendwie toller finden, wenn wir das öffentlich und im Wiki machen würden. Also auf die mangelnde Performance muss ich leider sagen, das liegt oftmals daran, dass von demjenigen, der den Umlaufbeschluss beginnt, das Ganze nicht in die Umlaufbeschluss-Queue gesetzt wird. In der Vorstands-Queue sehen die anderen dann nicht, dass das eben ein Umlaufbeschluss ist. Und es fehlt immer das Enddatum, was höchstens 48 Stunden vom Aufmachen entfernt ist. Wie setzt man denn ein Enddatum? Ich weiß nicht, aber steht so in der GO drinne. Und wenn das bis zum Enddatum nicht abgestimmt ist, ist es ein ganz normaler Antrag, der in der nächsten Sitzung behandelt wird. Ja, also das... Darf ich dazu was sagen? Ich würde meine Sache, die ist beim letzten Mal übrig geblieben, da war die Claudia dabei mit der Chrissy. Die Chrissy ist jetzt heute leider nicht da. Da gab es auch ähnliche Probleme, Sachen, die ich auch gerne mal hier anregen würde. Dann schieß mal los. Ich weiß nicht, wie viel die jetzt haben, aber wenn es die passende Mehrheit zusammengekommen ist, dann ist der Umlaufbeschluss durch. Damit gibt es aber Vorstandsmitglieder, die hatten überhaupt keine Chance, da drauf zu gucken und ihre Mitvorstandskollegen eventuell auf Probleme darauf hinzuweisen. Und deshalb haben die jetzt in ihre GO reingeschrieben, dass das Ding mindestens so und so lange liegen bleiben muss, damit jedes Vorstandsmitglied die Chance hat, da mal drauf zu gucken und eventuell vielleicht kein Veto, aber zu sagen, ey, pass auf, ihr habt ja jetzt im Umlauf fahrlässig irgendwas beschlossen, ich habe da aber Einwände gegen, weil und so weiter und ihr habt die überhaupt nicht berücksichtigt. Und das müsste man dann vielleicht mal ein bisschen kombinieren mit Fitz Anregungen, die ich übrigens auch ganz gut finde. Ich glaube, die habe ich sogar vor einem Jahr oder so schon mal vorgeschlagen. Ja, also besser hätte ich es nicht sagen können. Genau das ist nämlich auch mein Problem, was ich häufig feststelle, dass die Sachen, die beim Umlaufbeschluss in der Queue sind, für mich einfach noch gar nicht den Status einer Abstimmungsfähigkeit haben, weil zum Teil Sachen überhaupt nicht diskutiert werden und auch zum Teil Informationen fehlen, unsauber da sind und mir das Abstimmverhalten mancher ein bisschen sehr schnell vorkommt. Und ich brauche einfach Zeit, um mich mit so einer Sache auch auseinanderzusetzen und möchte mir auch reiflich überlegen, wie ich dazu abstimme. Und deswegen finde ich das im Request-Tracker A besser aufgehoben, weil ich da auch meine Kommentare zusetzen kann und die kann ich auch ins Unreine mal eben machen, als wenn das jetzt alles im Wiki drin ist. Und ja, auch die Verlinkung kann man ohne Probleme auch im Request-Tracker machen. Da wir alle Zugang zu haben, ist das gar kein Thema. Ja, im Moment alle vom Vorstand. Ja, und wenn der Umlaufbeschluss dann durch ist, dann wird er ja auf der Umlaufbeschlussseite des Vorstands im Wiki auch veröffentlicht. Aber will ich euch nicht immer, also ich meine, es ist jetzt mehrfach vorgekommen, dass wir einen Umlaufbeschluss hatten. Einige von euch haben irgendwie dafür oder dagegen oder wie auch immer gestimmt. Dann bin ich gekommen, habe etwas gesagt und dann haben sich Leute auch umentschieden. Und wenn wir das jetzt alles im Wiki machen, dann haben wir nicht mehr diese Freiheiten so groß. Ja, dann. Aber da gewinnen andere Freiheiten. Wenn es öffentlich ist, können auch Mitglieder dazu noch Argumente bringen, eventuell. Ja, und deshalb also nochmal. Du sagst. Entschuldigung, deshalb in Sachsen hier. Ich habe den Text ja verlinkt, wie der vom DLP-Punk eingestellt wurde, dass die Beschlüsse frühestens, also mindestens 24 Stunden drin bleiben müssen und nicht, wenn jetzt 5 von 8 abgestimmt haben, dass das Ding dann halt damit beschlossen und durch ist. Ja, länger als 24 Stunden sind die sowieso drin. Aber es ist ein bisschen schwierig, weil es gibt auch durchaus ein bisschen ja, Umweltlaufbeschlüsse, wo wir auch mal ja durchaus mal ein bisschen freier uns äußern untereinander und sowas. Das ist natürlich im Wiki dann auch wieder ein bisschen schwieriger. Und gerade auch geänderte ja, ich weiß es nicht. Ich kann den Anspruch daran auf jeden Fall nachvollziehen, aber ich weiß nicht, ob das immer hundertprozentig sinnvoll ist. Bei freier äußern meinst du, dass wir uns auch mal an die Karre pissen, ja? Ja, ja, zum Beispiel. Ich habe mal eine Frage. Ich habe mal eine Frage dazu. Ich habe mir das bei den Berlinern jetzt nicht so genau angeguckt. Da steht aber nur die reine Abstimmung, nicht die Diskussion dazu drin. Ja. Doch. Teilweise da Diskussionen drunter. Habe ich noch nie gesehen dabei. Okay. Wie funktioniert das? Läuft das automatisch oder? Moment, ich gucke die Seite gerade auf. Die ist ein bisschen langsam. Ein bisschen ist gut. Also da laufen auf jeden Fall eine ganze Menge Skripte im Hintergrund, wahrscheinlich zum Unbehagen der AG Wiki im Bund. cool wäre, wenn wir etwas hätten, wo man den reinstellt, man wir abstimmen können, man Argumente für und dagegen, so wie dieses Wiki-Argument oder wie das da heißt, ne, so für und die Gegenargumente einfügen kann, also nicht nur wir, sondern auch andere und dann zum Schluss was bei rauskommt. Das wäre cool, wenn wir sowas hätten. Soll ich mir das Wiki-Argument mal angucken? Ist ja nur PHP, kann ich ja ein bisschen umbauen. Wenn du Zeit dafür hast. Und, ja, ich bin ja, meine Arbeitssituation dürfte ja bekannt sein. Dann go for it. Ich guck mir Wiki-Argument an. Also ich kann sowohl den Fitz verstehen als auch die Kontraargumente nachvollziehen. Ich meine, es würde sicherlich auch was ringen, wenn auf die regelmäßigen, da sind noch offene Umlaufmails, dann auch abgestimmt würde. Also ich lese die, Claudia. Ich gucke dann halt meist in die Umlauf-Queue und dann sehe ich, naja, okay, was willst du denn jetzt hierzu sagen? Also, da fehlt mir das war nicht auf dich speziell gemünzt, Alex, sorry. Vielleicht sollten wir das einfach mit berücksichtigen in unserer How-To's und uns da dahingehend wirklich am Samstag auch mal detaillierter besprechen, wie wir uns sowas vorstellen, wie das aussehen muss. Und das dementsprechend ja in ein Format bringen, sodass wir dann auch alle abstimmen können zu solchen Themen. Ich glaube, dem einen oder anderen ist das einfach noch gar nicht so klar. Nutzt zum Beispiel die Queue-Übersicht überhaupt nicht. Na ja, gut, wir schauen uns am Samstag einfach nochmal den RT an und was der alles so kann und vielleicht können wir ja dann irgendwie ein bisschen mehr damit arbeiten. Ja. Okay, Fitz, hast du noch weitere Punkte, die du gerne aufbringen möchtest? Ich hatte, das hatte heute hatte ich schon mal rumgeschickt, so versucht, unsere Organisationsstruktur ein bisschen in Form zu bringen. Das würde ich gerne nochmal hier in die Runde werfen. Und zwar schicke ich es nochmal eben kurz an den Baum. Magst du vielleicht irgendwie das kurz vorstellen? Bin ich gerade jetzt irgendwie rausgehüpft hier? Ja, ne? Ja. Super, ich habe die ganze Zeit geredet. Ah, okay, nicht wundere mich, ist so still geworden. Ja, also ich habe den Link habe ich eben mal an den Baum geschickt. Mir ging es darum, ich möchte so eine Art Organigramm aufbauen über den Landesverband. Das ist natürlich crowdgesourced. Ich bin ja nicht bescheuert und schreibe alles selber. Schlicht und ergreifend aus dem Grund, dass man immer wieder mal vor der Frage steht, wenn wir zum Beispiel eine Mail auf den Request-Tracker kriegen, da geht es um irgendein Thema, zum Beispiel Baurecht oder sonst irgendwas, wo man sich dann denkt, AK Bauen und Verkehr, das wäre jetzt der richtige Ansprechpartner, wo finde ich die denn? Haben die einen Request-Tracker-Queue oder haben die eine Mailingliste? Wer ist der Ansprechpartner, dass man es weiterleiten könnte und so weiter. Und ich möchte halt eben, dass solche Sachen immer auf einen Blick zu sehen sind, dass man auch immer weiß, wer ist wofür Administrator, wo hat worauf Zugriffsrechte und so weiter. Das Ganze möchte ich natürlich nicht alles selber schreiben, deswegen ist es jetzt erstmal in einem Pad, um das Ganze dann ein bisschen crowdsourced zu lassen, da dann auch bitte alle KVs rein, alle VKVs, alle Ansprechpartner, alles rein. Das war's. Okay. Dieser Alex, der in der Verwaltung da mitarbeitet, soll ich das sein? Ja, so ein bisschen machst du es ja. Weil ich habe gar keinen Zugriff auf diese Queue. Cool. Aber den kann ich mir auch einrichten, wenn das gewünscht ist. Nee, nein, ich kann dich gerne da rausnehmen. Nur ich weiß halt eben auch nicht alles, was auch hier intern so läuft. Ist auch gar nicht schlimm, macht nur Kopfschmerzen. Nicht doch. Ich bin ganz froh, dass ich in die Blackbox immer ab und zu was reinschieben kann. Vor allem, wenn da... Na. Egal. Gut, aber die Initiative ist toll. Die Frage ist, ob das Pad vielleicht, ob das das richtige Mittel ist. Aber naja, klar, es ist natürlich niederschwellig. Ich habe auch schon überlegt, ob ich da eine Softwarelösung mache einfach. Ja, da muss ich nochmal kurz überlegen drüber. Ja, ich glaube auch, da sollte man lieber nochmal drüber überlegen. Sonst ist ja das Pad eigentlich auch ganz als niederschwellige Lösung ganz gut. Hat ja eine Versionshistorie, falls irgendjemand Sabotage dran macht. Das klappt, glaube ich. Genau, okay. Sonst bin ich durch jetzt. Ja, cool. Danke dir. Dann Daniel hat noch was. Ja, eine kleine Ankündigung einfach. Wer Lust und Zeit hat, der kann gerne am 13.12. Ab 15 Uhr nach Dortmund kommen in die in das Domizil, nennt sich das. Dann bin ich auf einer kleinen Podiumsdiskussion zum Thema Urheberrecht. Bin auch als einziger offizieller, in Anführungszeichen, Politiker da. Kannst du mir die Adresse nochmal geben? Die Adresse? Domizil-dortmund.de. Alles klar, danke. Ja, geht's um das halt den ganzen Kram, den ich halt mache, so Urheberrecht, digitale Wandlung, Nachwuchsbands, Kultur etc. etc. Podium scheint relativ hochkarätig zu sein. Ich weiß auch nicht genau, was mich da erwartet, aber wird interessant. Also unter anderem hier Chefin der Plattenfirma Central Media ist dabei etc. bla bla. Also wer Lust hat, kann sich gerne mal antun. ab 15 Uhr Dortmund, genau. Eben, wie hieß es jetzt? Vielleicht kannst du gerne das ja noch unter Veranstaltungen mit im Wiki mit einfügen, dann ist das auch im NRW-Kalender, dann kriegen es vielleicht. Das werde ich noch machen, ja. Ist mir gerade auch nur vor ein paar Minuten dasselbe eingefallen, deswegen. Ja, damit wären wir schon fast am Ende. Wir brauchen noch einen nächsten Termin, aber bevor wir den festlegen, würde ich gerne wissen, ob irgendjemand aus den Zuhörern noch Fragen an den Vorstand hat. Oder Anmerkungen zum Vorstand. Das scheint erstmal so nicht der Fall zu sein. Ja, dann beginnen die zweiwöchentlichen Verhandlungen für den nächsten Termin. Wer hat Vorschläge? Regulär ist der 20. dran, ne? Ich schlage den 24. vor. 24. Veto? Ja, da werde ich auf jeden Fall nicht da sein am 24. Ich bin für den 19. 19. würde auch meine Zustimmung finden. Kann ich mir leben. Ich kann beide Termine. Nein, ich kann alle drei Termine. Ja, den 24. gut. Also wir haben 2 für den 24., 3 für den 19. 24.? Ja. Ist der bescheuert? Wird mir ja. Da habe ich frei. Ich habe gemerkt, dass wir bescheuert sind. Frag doch mal den Carsten und den Ralf. Okay, dann haben wir noch den 20. Okay, dann fragen wir die drei Termine einfach nacheinander ab. Komm, mach den 19. Nein, toll, ist doch gut. 19. Ich nehme den Mittwoch. Okay. Gut, dann machen wir den 19. um 20.30 Uhr, ja? Jupp. Alles klar, es gibt doch noch Zuhörer, die es nach oben im Sprechen geschafft haben. Bitte schieß los. Nee, sorry. Wie sorry? Hast du noch gar nichts gesagt? Hab mich verklickt. Achso, aber der Jürgen möchte vielleicht was sagen. Jo, hab mich nicht verklickt. Guten Abend euch allen. Bin ein bisschen später gekommen, war in Gladbeck zum Stammtisch. Wollte eigentlich nur nochmal diese Plattform hier nutzen und euch auch einen Hinweis geben. Wir haben am Montag in Gelsenkirchen eine ganz hochkarätige Podiumsdiskussion zum Thema Energiepolitik. Das ist resultiert aus so einem, ich hatte es im Regiomumble schon mal angekündigt, das resultiert aus einem runden Tisch parteiübergreifend mit Oberbürgermeister der Stadt, Gastredner Professor Dr. Ralf Marquardt, Westfälische Hochschule, Dr. Stefan Taschner vom Klimaschutzverein Berlin, meine Wenigkeit und ein paar Abgeordnete der Stadt Gelsenkirchen werden erwartet, so circa bis zu 100 Leute. Findet statt in der Schmalhorststraße hier bei uns in Gelsenkirchen-Horst. Ist eine ganz tolle Geschichte. Da geht es um Verflechtungen, RWE-Konzern, wie sie den Städten das aufdrücken und unseren Ratsbeschluss und um Bottrop und um Gladbeck und also Geschichten. Ich wollte es nur noch mal hier sagen, wenn also jemand an so hochkarätiger Sache Interesse hat, würden wir uns sehr freuen, hier als Gelsenkirchener Piraten dort jemanden auch begrüßen zu können zu dieser Geschichte. Dauer etwa 19 Uhr geht's los, vielleicht 2 Stunden. Also ist eine ganz tolle Sache. Jürgen? Ja? Ich schreibe zwar 10 Finger, aber Tastaturstenu kann ich nicht. Die Adresse und die Uhrzeit bitte nochmal. Oh, entschuldige, Claudia, ich wusste nicht, dass du das schreibst. Also das ist am 10. Dezember um 19 Uhr im Bistro Horster Mitte, Schmalhorststraße 1C in 45899 Gelsenkirchen-Horst. Irgendeine Anfrage oder so könnt ihr über mich machen oder über die ML Gelsenkirchen. Ich antworte dann sofort, weil ich einer der Initiatoren dieses runden Tisches mit bin. Wenn da also irgendwas jemand wissen möchte, Anfahrt, wie auch immer, einfach nur eine kurze Mail und dann kriegt er noch eine ganz schnelle Antwort von mir. Jürgen, auch an dich vielleicht die Bitte, die Veranstaltung in den NRW-Kalender mit einzuführen. Also ich habe den Link gerade gepostet. NRW-Veranstaltungen im Wiki. Findest du den Link zum Eintragen von neuen Veranstaltungen. Alles klar, Alex, habe ich gesehen. Okay, mache ich. Und danke, ne? Gut, dann haben wir Sammy, der hier noch was sagen möchte. Ja, danke. Ich hätte es fast aufgegeben. Es lässt mir dann doch keine Ruhe. Was macht ihr in Bezug auf die FlauschCon? Es schlägt uns um die Ohren und zwar von allen Seiten. Im Moment in erster Linie von Piraten. Und da natürlich auch von denen, die nicht genügend informiert sind und deswegen wild spekulieren. Und ich bin vielleicht unfreiwillig auch der Auslöser einer neuen Welle, weil ich mir erlaubt habe, offen über die NRW-Liste um Unterstützung für den Antonio zu bitten und einfach zu fragen, ob jemand, ich habe Antonio angeboten. Ich würde, wenn es ihm recht wäre, versuchen, eine Spendenaktion loszutreten für die 250 Euro für den Pool. Und dann haben wir das behandelt, weiter behandelt in der AG Events. Und da wurde dann wohl beschlossen, ich habe mich da enthalten, wurde beschlossen, das als Antrag an den Landesvorstand zu geben, die 250 Euro für das für den Pool zu beantragen. Über die Bälle muss man dann an anderer Stelle und anderweitig reden, wie die zusammenkommen, wie die gespendet werden. Auf jeden Fall geht es also nun im Mumble, im dicken Engel und auf der Mailingliste und sonst überall wüst und wild hoch her. Und da in erster Linie leider spekuliert wird und auch wohl werden muss, wenn die Leute sich nicht verkneifen können, die Frage an euch, wann machen wir dem ein Ende? Wann können wir dem ein Ende machen? Ich würde da gerne noch ergänzend was hinzufügen. Einmal, um auch diesen Pool nochmal zu erläutern, der ja für die Vollauschkorn angeschafft wurde, der von einem Piraten halt vom Antonio bezahlt wurde, in Vorspiegelung der Tatsachen, dass das genehmigt werde, er das dem René damals auch geglaubt hat. Dieser den nach der Veranstaltung zurückgeben wollte und Antonio gesagt hat, da mache ich nicht mit. Jetzt sitzt er halt auf den Kosten und dafür wollte Sami um Spenden fragen. Was natürlich etwas unglücklich ist, dass dem anhängend natürlich auch die Diskussion zwischen Lena und mir im Mailverkehr anhängig war, die ja auch um diverse Offenlegung gebeten hat und wir haben uns da natürlich auch unsere Gedanken zu gemacht, was wir dazu sagen wollen und in welcher Form. Und es kamen auch Vorschläge, ob wir denn gemeinsam nochmal alle eine Mumble-Sitzung machen wollen, Vorstand mit Flauschkorn-Orga, was ich persönlich begrüßen würde. Ja, und einen Termin können wir dann vielleicht vorschlagen, wenn wir uns am Samstag dazu kurz geschlossen haben. Also ich möchte dazu nochmal öffentlich anmerken, ich verstehe es halt einfach nicht. Also zumindest in die Krise erregt hat um dieses Thema, weil die Sachen, die wir als die wir zugesagt hatten, die haben wir ja soweit ausgeglichen, wenn ich das richtig weiß, oder werden wir ausgleichen? Steffi? Die haben wir ausgeglichen. Genau, und der Rest ja, der Rest des ganzen Shitstorms ist ja letztendlich auf eine Privatperson zurückzuführen, so, wo es für uns halt heißt, erstmal ein bisschen Geduld zeigen und mit den Akteuren einfach reden. Aber ist halt falsch, komplett. Das ist genau das Problem, was auch überall angesprochen wird, dass wir auf der einen Seite unsere Kosten quasi ausgeglichen haben, auf der anderen Seite diese plötzlich überall wuchernden Forderungen an uns, die René wohl verursacht hat. René ist 23 und im Endeffekt war es eine so sichtbar dank Presse und jener, die die Presse dann auch besonders rangezogen haben, eine sichtbare Piratenveranstaltung mit Johannes Ponader und Lena im Bällebad etc. Und das Ganze sieht so aus, wenn diese Forderungen, das sind ja wohl auch zum Teil Handwerker und andere, wenn die von uns mit der Begründung, mit der berechtigten Begründung abgelehnt werden, wir haben niemanden beauftragt, das ist geht auf Kosten einer Person, die eben nicht beauftragt war, wobei ich aber immer noch annehme, dass René wohl als Pirat, als Mitglied eingetragen ist, oder gehe ich da falsch in der Annahme? Sami, du weißt, dass wir darauf nicht antworten können. Gut, okay, dann lassen wir den Punkt beiseite. Ich dachte, das wäre klar. Von mir war es nur eine Vermutung. Das andere ist, wenn Handwerker oder Firmen dann aufgrund einer totalen Ablehnung von euch an die Öffentlichkeit gehen und sagen, mit Piraten bloß keine Geschäfte machen, um Gottes Willen. Die schieben das dann auf den jungen Mann und bezahlen nicht. Dabei war es doch eine riesen, mörderisch große, dolle Piratenveranstaltung mit Piratenprominenz, tralala und den ganzen Blödsinn. Dann sehen wir sowas von dämlich aus und es ist sowas von peinlich. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehe. Ich kann absolut die Klappe halten. Ich habe bisher immer gesagt, bitte wartet, ich habe Vertrauen in den Stand, die regeln das. Und wenn da was juristisch läuft, im Moment können wir sowieso nichts sagen. Aber ihr wisst vielleicht, doch eigentlich müsstet ihr das mitgekriegt haben, wie das rundum im Mumble und überall wirklich so hoch kocht, dass ich da nur noch relativ hilflos vorstehe. Die Frage ist doch trotzdem, wie die betroffenen Akteure letztendlich darauf reagieren. Und wir können nur nichts dafür. Und wenn ein Mensch in unserem Namen halt Scheiße baut, ich finde es halt ein bisschen absurd einfach so irgendwie. Und wir müssen halt das den entsprechenden Leuten klar machen. Und wir können ja nun mal nichts dafür. Na, sagen wir mal so, wir können uns jetzt nicht von der Öffentlichkeit unter Druck setzen lassen. Es ist faktisch so und auch rechtlich so, wir haben diese Dinge nicht beauftragt. Nur weil jetzt Druck von außen aufgebaut wird, der verständlich ist, weil die Leute ihr Geld haben wollen, können wir nicht einknicken. Machen wir das, kann ich versprechen, dass dann ein absoluter Dammbruch losgeht, wo dann eh scheißegal ist, was wir beauftragen. Der NRW-Vorstand wird schon bezahlen, wenn der öffentliche Druck groß genug ist. Das müssen wir einfach aushalten. Wir sind absolut im Recht, ja, und da müssen wir einfach jetzt durch. Das ist so. Das ist für den einen oder anderen unangenehm. Das ist für uns auch nicht sehr angenehm. Aber wir können dort einfach nicht einknicken, weil wir im Recht sind. Thorsten, gut und schön, wir sind, oder ihr seid im Recht. Das Problem ist, ich weiß, was du sagen möchtest. Ich meine nicht die Außenstehenden, sondern ich meine unsere eigenen Piraten. Was ist mit unseren eigenen Piraten? Du musst dir einfach die Diskussionen anhören, ob das Holger Knöpker ist, der ja informiert ist, relativ früh über Rechnung, über sonst was, konnte sich ja auch jeder informieren, die Pets waren ja öffentlich, ob das Goxi ist, ob das, ich will nicht alle aufzählen, die im Mumble gesessen haben, du kannst Korax fragen, der war dabei, gestern ging es wieder hoch her, die Mailingliste ist voll davon, mittlerweile 2 oder 3 Threads, es ist kocht bei uns selbst, mit Unverständnis, mit Spekulationen mit wildesten Summen bis zum Abzählen von Bällen im Bällebad. Und solange mit immer mehr Leuten immer wieder darüber diskutiert wird, würde auch immer wieder eine neue Spekulation und ein neues Gerücht hinzukommen. Nein, es ist nur intransparent, die Gerüchte hochkochen lässt. Tut mir leid. Es ist nicht mal intransparent, es ist einfach überflüssig angeregter Kram von ein paar Leuten, muss ich halt einfach so sagen. Weil die Fakten liegen halt nun mal relativ klar auf dem Tisch. Wir haben unsere Schuldigkeiten getan, eine dritte Person hat Mist gebaut und das ist einfach der Fakt. Und da braucht man auch nicht weiter drüber rumspekulieren oder was anderes. Das ist eigentlich relativ klar, worum es hier geht. Und also wie gesagt, ich verstehe diese Aufregung dabei nicht. Es ist auch keine Intransparenz, das möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen. Es ist ganz klar, wofür wir eingestanden haben. Es ist ganz klar, welche Forderungen an uns herangetragen wurden. Das haben wir alles aufgelistet und dass wir das ablehnen. Dass jetzt die Frage gestellt wird, wer hat denn schon mit einem Rechtsanwalt geklagt? Oder man möchte informiert sein über den Zwischenstand mit dem Lieferant. Wir können jetzt bei weitem nicht hingehen und sagen, also Lieferant XY hat jetzt schon Anwalt eingeschaltet und legt Klage einzureichen. Oder wir machen dies oder wir haben mit Anwalt gesprochen und überlegen, ob wir jetzt Klage gegen X einreichen. Das kann man dann natürlich, wenn es soweit ist, dass das ein Urteil da ist, dann kann man da Transparenz machen. Vorher ist das gar nicht möglich. Danke, Steffi. Es ist genau das, was ich bezweckt habe jetzt. Es sind genug Zuhörer jetzt da. Es haben alle gehört. Und ich hatte schon gesagt, ich klinke mich aus der Listen- und Mumble-Diskussion völlig aus, weil ich einfach auch nichts mehr sagen kann. Und das ist jetzt dank dir oder dank des Vorstandes generell offiziell. Es haben nun wirklich genug gehört und tragen es hoffentlich weiter. Dazu vielleicht auch nochmal, also das, was ich da gerade verlinkt habe, das ist der Kenntnisstand, den wir haben und mehr wissen wir auch nicht. Prima, danke. Und sobald sich etwas Neues zutragen sollte, werden wir das ergänzen. Das ist auch das, was ich immer wieder sage. Ich telefoniere mit vielen Orga-Leuten der FlauschCon dazu. Ich biete auch wirklich immer jedem nochmal an, ruft mich an, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt. Und es rufen die Orga-Leute an, es rufen die Lebensgefährten der Orga-Leute an, weil sie da noch Bedenken haben und noch einen Redebedarf haben. Und so langsam ist, wenn ich FlauschCon höre, fallen mir glaube ich schon alleine, fange ich schon von alleine an zu reden. Also es ist ein Paradoxum. Ja, frag mal wem noch. Aber ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen geholfen hat, denn ich hatte Lena das auf dem BBT schon gesagt, genau das, was du ihr hinterher geschrieben hattest. Ich fand das nicht schlimm, dass das nun transparent war. Jetzt, was ich auch immer gesagt habe, solange ein laufendes Verfahren überhaupt sein könnte, können wir nicht darüber reden. Das ist jetzt wenigstens bitte einmal laut und deutlich mit Vorstand hier vor allem gesagt worden. Und nichts anderes möchte ich, dass es damit auch einfach mal aufhört. Und vielleicht, wenn du schon gefragt hast und wir auf diese Mail angesprochen haben, können wir nochmal auf eine Sache eingehen, dass auch in dieser Mail darüber gesprochen wurde oder geschrieben wurde, ob der Landesvorstand den Orga-Leuten mit PAV droht, sollte jemand zur Presse gehen. Das ist natürlich mitnichten der Fall. Das hat niemand zu irgendeinem Zeitpunkt getan, gedacht oder in Erwägung gezogen. Es wurde lediglich darauf hingewiesen, dass man beachten sollte, wenn man mit der Presse spricht, was natürlich jedem zu jeder Zeit immer frei steht, dass es nicht nach hinten losgehen sollte. Danke, Steffi. Es ist alles okay soweit. Dann freue ich mich und hoffe, dass wir das vielleicht mal begraben können. Das hoffe ich. Okay, dann habe ich lange genug mit Erfolg gewartet und wünsche euch eine gute Nacht. Einen weiteren haben wir noch, den Träumops. Bitte, was möchtest du denn gerne? Ich wollte dich noch was fragen wegen des Formulars für die Vorstandsanträge. Wollen wir das jetzt hier machen oder gleich in einem anderen Raum? Können wir gleich danach noch mal kurz, muss allerdings 10 Minuten eben warten, weil wir gleich noch was anderes kurz besprechen müssen. Aber wenn du die Zeit hast, dann können wir das gerne machen. Ja, kein Problem, dann warte ich. Gut, da es sonst keine weiteren Fragen an den Vorstand gibt, beende ich die Vorstandssitzung um 23.54 Uhr. Mensch, mein Wecker hat noch gesehen. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.